Geflüster-Podcast. Und heute dabei sind Becca. Ja. Und Henning. Na gut. Und auch Tim. Einen wunderschönen guten Abend. Und auch der Meister der Schneidekunst, Henrik. Ja, da bin ich. Vielen Dank. Ja, du bist der Einzige, der eine Eigenschaft gekriegt hat. Mhm. Wir anderen sind gesichtslos. Richtig. Gesicht fürs Radio. Und auch qualitätslos. Und qualitätslos. Nee, stimmt gar nicht. Becca, von der wissen wir, dass sie die menschliche Dosenöffnerin ist. That's right. That's What? Right, bitches. I am. Ist das jetzt so die Fanfiction oder was? Ist nicht jeder ein menschlicher Dosenöffner? Ja, ihr seid halt nicht in der Kontinuität drin, ihr Loser. Ja, richtig. Ja. War das mal in der Folge? Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber nicht. Ich stecke im Schlauch gerade. Fragt mal unsere Hörer. Ja, die können uns das sicherlich sagen. Also, liebe Hörer, wer das weiß, der hat echt gut aufgepasst. Besser als wir selber. Endlich sind wir wieder vollzählig, nachdem wir in der letzten Folge, die immer noch gar nicht im Internet verfügbar ist, wir nur zu viert waren. Das ist ein neues erstes Mal. Ich würde mich aber wundern, wenn die das hören und mehr hören, dass die Folge nicht verfügbar ist, nachdem sie schon gehört haben. Das ist super awkward, jetzt diese Folge aufzunehmen, ohne dass das Feedback für die letzte Folge da war. Jetzt können wir gar nicht drauf eingehen. Richtig, genau. Ja, das stimmt. Wir wissen gar nicht, ob wir es noch drauf haben jetzt. Ja, vielleicht sollten wir die so als Doppelalbum rausbringen, die beiden Folgen. B-Seite. Erst war The Wall, dann war von kurz nach früher bis jetzt und jetzt Moralpathologie Folge 54 und 55. Ja, aber das will der Produzent nicht. Nee. Wegen Geld. Ja, nee, lieber doppelt zur Kasse beten und dann am Ende nochmal als Doppelalbum veröffentlichen, so Re-Release in 10 Jahren. Also ich würde... Wenn wir alle RIP sind, wie Prince. Ich würde sagen, wir machen eher Mixtapes als Alben. Das sagt man ja immer, wenn man ein Album gemacht hat, aber das nicht so gut ist, dann sagt man Mixtape. Ich mache eher Mixtapes. Ja, dann nimmt man immer alle Alben, alle Songs darauf untitled und fertig. Wow. Looking at you, Kendrick Lamar. Ja. Nee, das war ja schon gut. Ja, es ist schon in Ordnung. Ja. Ja. Es ist nicht unbedingt Lemonade, 4 aber. 5 Sternen. Er ist ja auch nicht Beyoncé. Ja, jetzt ist der beste Zeitpunkt, sich bei Tidal anzumelden, weil dann kann man Prince hören. Und auch Beyoncé. Ach, ist Prince auch auf Tidal? Ja, nur auf Tidal. Ach so. Weil ich habe das mal überlegt, dass ich jetzt ja doch mal mich mal reinhören sollte in Prince, weil ich wirklich nur Purple Rain kenne und nichts anderes. Du kennst auch. Ich sage mal alle, doch, du kennst das und das und ich kenne das nicht. Es war echt verrückt. Wir saßen bei uns im Wohnzimmer und dann haben wir drüber geredet und Henrik war echt einfach so, nee, kenne ich nicht. Und dann haben wir uns Purple Rain live angeguckt und ich hatte Tränen in den Augen schon fast und er war so, ja, ist schon gar nicht so schlecht. Ich habe auch keinen Zugang zu Prince, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber das ist ja auch okay. Wir kleinen Leute, wir müssen halt irgendwie, weißt du, erstmal kleine Leute, Bro, deswegen weiß ich genau, wie er sich fühlt. So klein war der auch nicht. Doch. Ja. Nicht so klein wie ich, aber... Im Vergleich zu Dwayne The Rock Johnson vielleicht, aber neben dem sehen alle kleiner aus. Ja. Das stimmt. Zum Beispiel, wie heißt der... Warum hat er nicht immer so viel mit Dwayne The Rock Johnson abgehangen? Das ist dann noch ein total doofer Kontrast. Das ist wie bei Gimli und Legolas. Aber der Dwayne The Rock Johnson ist Legolas, oder was? Das ist kein guter Vergleich. Das wäre das perfekte Casting gewesen. Wie heißt noch der Schauspieler, der auch im neuen Baywatch-Film mitspielt und der sich auf die Fresse gelegt hat, Becker? What? Du weißt doch sonst immer so Promi-Trivia. Keine Ahnung. Ah, Mist. Ja, ich fand es nur erstaunlich, weil das war auch so einer, der sich komplett aufgepumpt hat für diese Rolle, glaube ich. Der ist auf jeden Fall mega muskulös und der sieht einfach so aus wie ein Kind neben Dwayne The Rock Johnson. Das ist echt für alle Leute blöd. Dwayne. Selbst Vin Diesel mit seinen Erdbebenkräften sieht klein aus neben ihm. Mit seinen Erdbebenkräften. Neben wem? Neben Dwayne The Rock Johnson. Ach so. Ah, Zac Efron. Oh. Genau. Danke. Und wie hat er sich hingelegt? Also Zac Efron. Ja, das war, glaube ich, so auf ein... Auf Dwayne The Rock Johnson. Das war so ein Publicity-Stunt auf Instagram, wo der dann natürlich danach ein Meme wurde. Krass. Wo die dann so diesen Baywatch-Run machen und er hat sich dann da so ganz theatralisch mit einer Rolle vorwärts auf die Fresse gelegt und das war dann cool auf seinem Instagram. Voll lustig. Das machen ja die Kids heutzutage. Das ist ja geil. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen in irgendeinem Film. Das war... Ja? Nackte Kanone so. Oder sowas. Ja, Zac Efron ist Leslie Nielsen. Das ist so ein Leslie Nielsen-Film. Witz. Ja. Oh, er ist hingefallen in dieser Slow-Motion-Szene. Oh. Ja, wäre es Adam Sandler, dann wäre er noch auf einen Baumstumpf gefallen mit seinem Schritt. Das wäre dann wieder lustig. Und dann wäre ein Mexikaner daneben gewesen, hätte gesagt, ai, ai, ai. Und der Mexikaner wäre echt ein Weißer gewesen. Natürlich, mit Brownface. Ja, wie ich es gehört. Und zwar Adam Sandler. Nee, oder Robert Downey Jr. Oder Rob Schneider. Ja, Rob Schneider, wollte ich auch gerade sagen. Rob Schneider. Ja, Deutschlands beliebtester Filmpodcast. Ja. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Ja, wir kennen viele Filme, liebe Hörer. Wenn auch ihr viele Filme kennt, was? Schreibt uns jetzt das Abo, könnt ihr abschließen. Wer kennt die meisten Filme? Ihr schreibt einfach die Zahl der Filme, die ihr kennt, auf eine Postkarte. Richtig. Schickt sie an 437 Mainz, ZDF. Ja, oder folgt mir auf Letterboxd. Dann genau. Könnt ihr sehen und erstaunen, wie viele Filme ich gesehen habe. Ja, ich glaube, von uns haben wir letzte Folge, die noch nicht veröffentlicht wurde, schon einiges erzählt. Ich glaube, von Becker haben die Hörer noch kein Update gehabt. Möchtest du ein Update geben oder sollen wir direkt mit Themen loslegen? Das geht in den Scheißdreck an! Nein, Also, sehr ausführlich, weil wir haben ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, weil wir keine Themen hatten. Ja, ich kann's ja nicht nachvollziehen, ob das stimmt oder nicht jetzt, ob ihr das wirklich gemacht habt. Ja, so ein bisschen. Ja, jetzt ist das ja unangenehm, wenn ich das auch mache. Kurz, kannst du schon mal erzählen, wo es dich jetzt hin verschlagen hat? Ja gut, also ich mache jetzt eine Konditorausbildung in Karlsruhe und es macht total viel Spaß. Und ich bin ein 1er-Schüler, voll der Streber. Und ich bin nicht die Älteste in meiner Klasse, was ganz geil ist. Es gibt nämlich eine Klassenmutti und ich muss nicht die Klassenmutti spielen, da hätte ich keine Lust drauf gehabt. Aber es macht Spaß und ich lerne ganz viel und ich bin super motiviert und happy und ich muss ganz früh aufstehen immer, deswegen bin ich ganz früh im Bett. Aber wenigstens habe ich einen schönen Ausblick von meinem Fenster, wo ich dann sehen kann, wie die Sonne schön auf den Weinberg scheint, während ich dann den Rondo runter mache und sage, gute Nacht Welt. Geh ruhig noch feiern ohne mich. Aber es ist wirklich eine schöne Aussicht, das kann ich bezeugen. Ja. Es hat mir sehr gut gefallen in Karlsruhe. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal hin. Fächerstadt Karlsruhe. Ja. Karlsruhe. Ich weiß auch schon, wo du hingehen kannst. Genau, in die Fächerstadt. Und dann ist vielleicht noch besseres Wetter und dann machen wir da richtig ein. Das ist auch das Motto von Karlsruhe. Karlsruhe, wo du hingehen kannst. Ja, warum nicht? Karlsruhe, ne? Ja, warum? Gibt's auch. Nee, Karlsruhe ist richtig schön. Ich kenne das ja hier noch von Abi-Zeiten und so. Es hat sich ein bisschen verändert mit den ganzen Baustellen, aber es ist echt eine tolle Stadt und die Badener sind eh freundlicher als die Schwaben, von daher. Ist nicht so schwer. Tell me about it. Stimmt das, dass man, wenn man jetzt mit der Ausbildung am Anfang noch ist, dass man da nur ganz, ganz kleine Brötchen backen darf? Das musst du die Bäcker fragen und die meine ich jetzt mit Ä und CK, weil ich bin ja Konditor, wir backen gar keine Brötchen. Ach so. Oh, Roger. Ist natürlich dann völlig falsch. Fauxpas. Mhm. Aber es ist auch wichtig, das muss man immer wieder, das musst du wahrscheinlich täglich klarstellen, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, wenn man sagt, ich bin Konditor, dann sagen sie, Torten. Und dann sage ich, ja, Torten. Aber ich kenne viele Berufe. Okay. Ja. Polizist, Lokomotivführer. Fensterwischer. Der da die Kohle in die Lokomotive macht. Das sind so die Berufe, die mir aus meiner Kindheit, aus Bilderbüchern in der Erinnerung geblieben sind. Ich weiß, du meinst Jim Knopf. Zum Beispiel, ja. So viele schöne Berufe. Möchte mal glatt nochmal eine Ausbildung machen. Zu Jim Knopf? Ja, zum Beispiel. Alle Jim Knopf Auszubildenden im dritten Lehrjahr bitte ins Büro vom Sekretariat. Richtig. Der Kaiser von China ist zu Besuch. Nee, von Mandarin. Es gibt gelben Reis, roten Reis, glühenden Reis. Geblähten Reis! Da muss ich erstaunlich oft dran denken. Oh Gott, ich auch. Das ist furchtbar. Hattet ihr das auch als Hörspiel? Ja, wie ein Michael Ende diesen subversiven Rassismus eingeflößt hat. Warum? So reden die doch. Oh, scheiße. Oh, Tim ist gar nicht mehr da. Oh nein. Nee, wir hören Tisch gar nicht mehr, Tim. Oh nein. Oh nein. Und zurück sind wir. Und hoffentlich geht uns Tim jetzt nicht nochmal verloren, weil er hat nichts nicht nichts gesagt, weil es ihn nicht interessiert hätte, was Becker jetzt macht, sondern weil er einfach weg war und sein Mikrofon sich ausgeschaltet hat. Tragisch. Aber wir schneiden das, oder wir haben das natürlich schon alles zusammengeschnitten, dass es alles schön ist und jetzt können wir weitermachen. Das mit dem können Podcast. Wir einfach genau, und zum Thema Mikrofon ausschalten habe ich schon mein Tasty Windows 10. So. Wir werden nie erfahren, ob es an Windows 10 liegt oder am Mikrofon oder am PC. Ich bin doch PC-Tim, also kann es daran schon mal nicht liegen. Stimmt. PC-Tim, weil du immer so politisch korrekt bist. Ja, einer muss es ja sein hier. Das stimmt. In unserer schlimmen Runde. Ja, das hast du ja auch nicht mitbekommen beim letzten Mal. Becker, du bist jetzt dafür zuständig, dass das wieder alles ein bisschen an Klasse gewinnt hier in unserem Podcast, weil wir sind natürlich total ausgeartet ohne deine Input hier. Ja. Oh Gott. Mhm. Ja, tut mir leid, also damit kann ich leider nicht dienen. Mit Klasse. Dafür mit Masse, ne? Ja, auch eher nicht, ne? Genau. Oh nein, wen nehmen wir denn dann? Du Charmeur. Ich hab das ja nicht. Du bist der Charmeur. Achso. Selber Charmeur, deine Mutter. Da hast du euch schon wieder verwechselt. Mist. Wir hören uns so ähnlich an auf dem Kopfhörer. Ja, dadurch, dass wir jetzt so lange so schnell eine zweite Folge hinterher schieben, hat natürlich noch keiner in der Zwischenzeit nach neuen Ursprungsnamen gefragt. Und wir hatten ja beim letzten Mal auch einige, die noch ausstanden. Deswegen werden wir heute wahrscheinlich direkt mit einem Thema weitermachen, denke ich, oder? Wie immer. Ja, wie immer. Ja, wie immer. Und diesmal macht das Henry Maske. Henry Maske. Nee, Henning. Das bin ich. Henning Maske. Ja, genau. Achso. Ja, mein Thema heute ist, wie findet man ein Thema? Also ziemlich Meta. Nein, Quatsch. Aber ich habe mich wirklich viel mit der Themensuche für diesen Podcast beschäftigt, weil das immer... Manchmal kommt es einem zugeflogen und manchmal klickt man sich ziellos durchs Internet für 4 Stunden und liest ganz viel über Beyoncé, um am Ende zu sagen, das mache ich doch nicht als Thema. Ich hatte so viele Sachen, die ich gerne gemacht hätte, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, nein, das funktioniert ja gar nicht und das kannst du nicht machen. Und dann habe ich irgendwann einfach angefangen, alte Sachen zu googeln und zu gucken, gibt es ein Update, gibt es ein Update. Aber ja, jetzt bin ich zufällig durch genau diesen Vorgang auf einen sehr interessanten Blog gekommen. Und zwar habe ich gesucht, in dem Fall, nach unserem alten Freund Erhard Landmann. Aber da habe ich nichts gefunden. Nee, ist gestorben. Aber darüber möchte ich nicht reden, weil an diesen Brunnen können wir nicht mehr zurückgehen. Nee. Das geht einfach nicht. Das war wieder. Das hat schon mal nicht geklappt. Also den Artikel, den ich da von ihm gefunden habe, der war wieder von erwarteter Qualität, aber es war halt immer wieder dasselbe. Mhm. Halt von wegen, ich habe hier dieses einsilbige Wort in diesem Text gefunden und das bedeutet eigentlich das andere und so weiter. Mhm. Ja, und deswegen habe ich gesagt, nein, du kannst es nicht sein, Erhard Landmann. Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, aber man muss auch Dinge passieren lassen. Man muss den Realitäten ins Auge blicken. Ja, und wahrscheinlich ist Erhard Landmann selbst auch schon tot. Jedenfalls gehe ich davon aus. Ja, der ist, glaube ich, gemeinsam mit Axel Stoll in das Nirvana übergegangen. Das hat sich dahin gerafft. Nee, aber worauf ich gestoßen bin durch die Suche, war ein Blog mit dem Namen... Der Honigmann. Muss man wieder die Hennings Love Corner Musik einspielen. Ja, das klingt so. Da geht es nur ums Bienensterben. Nein, eigentlich gar nicht. Also das ist, der Blog heißt Der Honig, wie heißt er nochmal? Der Honigmann sagt. Und da geht es allgemein um Verschwörungstheorien. Also in erster Linie um die neue Weltordnung und Juden haben alles unter Kontrolle und so weiter und so fort. Aber der hat halt den Bonus, dass das Maskottchen von diesem Blog eine dumm aussehende Biene ist. Und die kann man sich auch in dem Shop, den er auf seiner Seite hat, als Aufkleber kaufen fürs Auto. Sehr gut. Da habe ich halt gedacht, das ist so schön, wenn dann auf dem Auto neben dem Phantasialand Aufkleber dann diese Biene ist. Ja, also man muss halt immer so ein ganz großes Freiwild-Tribal haben an der Hinterscheibe und dann auch den Honigmann, ganz klar. Quasi genau. Paris und Phantasialand. Und der Sylt-Umriss. Ja, Sylt-Umriss mit böse Onkels und Honigmann. Auf deinem Golf, Rolling Stones Edition. Ja, und Bon Jovi. Und vorne auf dem Auto ist die Vignette für die Schweiz 2011 bis 2014. Genau. Und Ludwig und Sieglinde an Bord. Ich frage mich, ob der Bon Jovi Golf wirklich auch nur in Deutschland rausgekommen ist. Das klingt so irgendwie deutschlandspezifisch, weil Bon Jovi war doch irgendwo überall woanders irrelevant, oder? Nee, das stimmt nicht. Nee? Bon Jovi. In den 80ern war der super relevant. Aber der, ja, der war ja so 95. In den USAs. Ja, gut, stimmt. How I Met Your Mother ist ja auch. Wenn man nur einen ganz schrecklichen Sender in der Backstube empfängt, dann hat man das Gefühl, also bei dem spezifischen Sender, den wir hören, dass Anastasia plötzlich voll in ist wieder. Oh nein. Das ist irgendwie so ganz... Hä? Das ist echt random. Warum ist sie wieder relevant? Was passiert da? Und das ist irgendwie eine ganz seltsame Mischung aus super spezifischen 80er-Songs, die wirklich einfach jeden Tag laufen. Also zum Beispiel I Want It All von Queen läuft einfach jeden Tag. Und zwei Anastasia-Songs am Tag laufen. Und natürlich vier Songs von Adele. Ah. Aber also wirklich diese Anastasia-Songs machen mich richtig fertig. Also das, nee, das wird mich auch fertig machen. Das ist, und du hast auch gesagt, auch ziemlich viel Helene Fischer, oder? Naja, ziemlich viel. Eigentlich nicht. Ach so, hattest du das nicht gemeint? Ja. Nicht genug. Nee, die hatten jetzt eine Ballermann-CD dabei. Meine Kolleginnen. Cool. Da war Helene Fischer dabei. Das ist ja nett von deinen Kollegen. Ja, ich weiß. Aber danach durften wir dann Pussycat Dolls hören und dann war ich dann wieder zufrieden mit der Welt. Ja, das ist ja natürlich ein großer Qualitätsunterschied. Ja, durchaus. Ja, es gibt ja auch nur zwei Typen Menschen auf der Welt. Die, die bei dem Wort Hello an Lionel Richie denken und die, die an Adele denken. Ja, da kann man ganz gut seine Freunde nach sortieren. Richtig. Das habe ich auch in meinem Buch gelesen. In Magic Cleaning, das ich mir bestellt habe von Marie Kondo über Aufräumen. Da ist das genau das, was sie vorschlägt, um die Freunde aufzuräumen. Ich habe das Buch auch gelesen. Das ist scheiße. Das ist voll das Trick, verkappte Eselbuch. Ich kann den Trick schon verraten. Ja? Man muss einfach alles wegwerfen. Genau. Das ist der Trick. Das ist wirklich der Trick. Hey, du brauchst nur ein Fotoalbum aus deinem ganzen Leben. Alle anderen Fotos sind scheißegal. Ja. Was willst du mit Fotos? Das ist egal. Na, ist ja eh in der Cloud. Ja. Okay, zurück zum Thema, oder? Okay, kommen wir zurück zum Honigmann. Ja, ich kann ja mal einen Abschnitt aus dem Disclaimer auf seiner Internetseite vorlesen. Ah, Disclaimer sind immer gut. Ja, der ist sehr custom und... Und wichtig. Ich habe auch ganz vergessen, wir haben gar keine Trigger-Warning am Anfang von unserem Podcast gemacht. Was sollten wir einführen? Was gibt es denn für Trigger? Ich weiß nicht, ich wollte es nur mal in den Meckerkasten werfen. So allgemein. Okay. Wir lassen das auch drin, glaube ich. Okay, zur Kenntnis genommen. Danke. Okay, also hier geht's los. Moin, moin. Ich selbst sehe mich als sogenannten Freidenker, weder links- noch rechtslastig, und versuche einigen interessierten Menschen die derzeitige diffuse Situation der uns Regierenden zu erläutern bzw. mitzuteilen, auch in der Hoffnung, dass wenigstens einige davon Gebrauch machen werden, und um dann über das derzeitige Geschehen nachzudenken. Das ist ja furchtbar geschrieben. Ja. Ich will auch nicht missionieren, sondern nur mitteilen, was eventuell in den normalen Medien nicht zu erfahren ist oder nur als lächerlich gemachter Beitrag abgearbeitet wird. Vieles, wenn nicht sogar das meiste, hat mit der neuen Weltordnung, NWO, zu tun, um die Menschheit zu kontrollieren und zu versklaven. Dieser Blog ist rein privater, informativer Natur. Hier kann man mich anschreiben. jade-live@web.de. Den Link bitte einkopieren. Und dann kommt so ein weiterer, so ein drei Absätze Standard-Disclaimer, von wegen, ich bin nicht für den blablabla, für die Inhalte so und so verantwortlich. Und dann am Ende kommt aber noch zwei Absätze, die ich sehr interessant fand. Da schreibt er: Der Betreiber dieses Blogs ist sich als Nichtjurist bewusst, dass der Holocaust in der BRD nicht geleugnet werden darf, auch wenn er die Gesetze im Einzelnen nicht kennt. Er stellt den Holocaust mit Artikeln in diesem Blog ausdrücklich nicht in Frage, leugnet ihn nicht, hat dies nie getan und wird dies auch so lange nicht tun, wie die entsprechenden Gesetze existieren, sondern beachtet diese im Gegenteil, auch wenn dies im Einzelfall bei oberflächlicher Betrachtung anders erscheinen mag. Das ist einer der besten Disclaimer. Das ist noch besser als Zeiten gegen EU-Recht kriegt, darf ich nicht zurücknehmen, oder so. Genau. Und dann kommt noch. Das ist auch so ein schöner Freibrief. Damit kann man an alles machen. Ja. Ich habe ja gesagt, dass ich es nicht leugne. Richtig. Außerdem bin ich weder links noch rechts. Ja. Ein Freidenker. Aber ich weiß, kann nichts dafür, wo mich meine freien Gedanken hinführen. Richtig, oder? Okay, und dann der nächste Absatz war noch: Falls der Gesetzgeber in diesem Land irgendwann die Leugnung des anthropogenen Klimawandels unter Strafe stellen sollte oder die Leugnung der Tatsache, dass die Erde eine Scheibe ist oder die Leugnung der Tatsache, dass Schweine fliegen können oder sonst irgendeinen blöden Scheiß, soll hiermit erklärt sein, dass der Blogbetreiber dies, egal was es ist, nie anders gesehen und dies niemals tun wird, solange die entsprechenden Gesetze gelten. Der Blogbetreiber war immer 1000%ig gesetzeskonform und kooperativ. Ist dies und wird dies auch immer sein. Halleluja. Das ist halt so ein Disclaimer von jemandem, der doch ganz gerne den Holocaust leugnen möchte. Ja. Das fand ich sehr gut. Bester Disclaimer, den ich diese Woche gehört habe. Ja. Und ich denke ja immer, wenn ich eine neue Weltordnung oder halt New World Order höre, denke ich ja immer an Wrestling eigentlich. Oder? Mhm. Ich an die Band. Also an. Auf jeden Fall. Triple H. Ja, Hulk Hogan, Scott Hall und Kevin Nash. Haben sich ja damals von der WWE abgetrennt, um diese New World Order zu gründen. Das weiß ich noch, das war ganz wichtig in meiner Kindheit. Naja, gut. Und hießen die in deiner Kindheit also nicht noch WWF? Ach so, ja stimmt, das war WWF. Entschuldigung. Darum habe ich das jetzt nicht sofort verkraften können. Da erkennt man dann wieder die Limitleser und die Nicht-Limitleser. Ich wusste auch alles über WWF nur aus der Limit und aus meinen Sammelkarten. Das war das Einzige. Ich durfte das nicht gucken. Durftet ihr das gucken? Ich wusste auch nicht, wo das kommt. Ja, bei DSF gab es das doch manchmal so. Als das kam, gab es noch gar kein DSF. Da gab es nur Sexy Clips den ganzen Tag. Als ich das gesammelt habe. Da hat die Mama mal gesagt, die Sexy Clips darfst du gucken, aber wenn Wrestling kommt, dann schaltest du aus. Genau. Also nicht gerne mag er Juden, den Papst und auch unsere Bundesregierung. Also da hat er einiges, was er dazu zu sagen hat. Na toll, da kann er ja nur noch nach Jamaika auswandern. Ja, ungefähr. Viel mehr bleibt nicht über. Und da habe ich jetzt mal als kleine Leseprobe einen Artikel, der mir sehr zugesagt hat, wo ich mal reinlesen möchte. Also nur die ersten paar Absätze, weil danach wird es halt wieder diffus und einfach nur nervig. Aber ich fand den vom Titel so schön. Und zwar heißt der Aufgepasst! Luziferischer NWO-Papst Franziskus ruft Hollywood-Juden und Satanistin Oprah Winfrey zur Hilfe, um sie zu verführen. Meint er uns? Ja, er meint uns. Oh, da müssen wir aber aufpassen. Ja, mit Oprah und mit Hollywood-Juden. Oprah. Ja. Okay, und dann der Text ist: Papst Franziskus ist ein glühender Verfechter der alten satanischen NWO. In seiner Ostermesse zelebriert er Jesus Christus als den Sohn Luzifer, der aus der Hölle aufgestiegen ist. Wegen seiner Fortsetzung der Interfaith-Bewegung, die von Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1986 im Wohnort seines Namensvetters San Franziskus von Assisi in die Wege geleitet wurde, wird er wahrscheinlich zum Oberhaupt der Kirche der eine Weltreligion ernannt. Dieses würde damit gut übereinstimmen, dass Franziskus das Oberhaupt einer Kirche ist, die Satan als sein Oberhaupt intronisiert hat. Dass Pädophilie in der katholischen Kirche weit verbreitet ist, ist bekannt. Franziskus vergleicht sie mit einer Satansmesse. Franziskus müsste es wissen. Franziskus ist selbst des Kindesmissbrauchs beschuldigt worden. Und Satansmessen sind in der katholischen Kirche nicht unbekannt. Ah, ich immer Sonntag. Jetzt habe ich immer gehasst, wenn man auch früh aufstehen muss zu der Satansmesse. Darum bin ich ausgetreten. 10 Uhr normale Messe, 11 Uhr Satansmesse. Ja, eben. Ja. Und jetzt kommt ein Outro aus der Daily Mail am 5. August 2015. Das öffentliche Bild der katholischen Kirche hat in den letzten Jahren unter einer Reihe schockierender Skandale mit pädophilen Priestern gelitten. Seit er die Kontrolle über den Heiligen Stuhl im Jahr 2013 übernahm, hat Papst Franziskus viel getan, um die öffentliche Wahrnehmung der 2000 Jahre alten Institution zu ändern, indem er dem Einmarsch Angehöriger anderer Glaubensrichtungen erlaubt und stillschweigend Homosexuelle in der Herde begrüßt hat. Am vergangenen Mittwoch hat er öffentlich erklärt, dass Geschiedene, die wieder heiraten, nicht als Ausgeschlossene behandelt werden sollten. Jetzt hat er sich gemäß der Daily Mail Franziskus, der sehr beliebt bei den Juden ist, an die Juden in Hollywood gewendet, und um ihm damit behilflich zu sein, die Massen für seine berüchtigte Kirche zu gewinnen. Seine berüchtigte Kirche. Berüchtigte katholische Kirche. Berüchtigte Satanskirche. Ja, im gewissen Sinne stimmt's ja, aber ein bisschen komisch, das so zu sagen. Okay, Hollywood ist für seine unterschwellige Geistesvergiftung für Satan und seine NWO bekannt. Wie auch offen von Madonna, Lady Gaga sowie Katy Perry gezeigt. Alle Exponenten der satanischen CIA-Monarch-Sexkätzchen. Was? Ja, ich weiß auch nicht, das ist aber ein schönes Wort. Sexkätzchen. Satanistischen CIA-Monarch-Sexkätzchen. Ja, ja, vielleicht was für die Shownotes. Oder fürs neue T-Shirt. Franziskus hat die folgenden Juden zu einer speziellen Audienz im Vatikan eingeladen. Erstens Ari Emanuel, 54, der jüngere Bruder des Chicago-Bürgermeisters Rahm Emanuel, des ehemaligen Stabschefs Obama im Weißen Haus. Zweitens der Filmproducer Brian Grazer. Drittens Matt Damon, Schauspieler, Klammer auf, angeblich auch jüdisch, Klammer zu. Angeblich auch jüdisch. Ja, in einem kommenden Film wird er detaillierten homosexuellen Sex mit Michael Douglas haben. Ja, und auch in Dings hier, im talentierten Mr. Ripley. Ich find's gut, weil da wird impliziert, dass es auch nicht homosexuellen Sex mit Michael Douglas gibt. Als Mann. Okay, und dann viertens, Medium-Ghoul David Geffen. Fünftens, am schlimmsten von allen, der Papst hat die Satanistin Oprah Winfrey eingeladen. Die Satanistin. Ja, der Rest des Artikels ist leider nicht lesbar, weil dann kommen ganz viele YouTube-Videos und Kommentare dazu. Und ja. Aber sind das wenigstens Belege, die YouTube-Videos? Weil das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, wenn diese Leute auf den Seiten einfach so eine YouTube-Doku in Anführungsstrichen als Beleg für ihre für ihr Geschreibsel da. Genauso sind die immer. Halt so dann guckt man sich das immer so eine Minute an und ist dann schon so wütend, dass man nicht mehr weiter kann. Ja, da sind halt ganz viele Links auf YouTube-Dokumentation. In Anführungszeichen. Ich finde, die sollten auch mal eine eigene Oscar-Kategorie für die machen. YouTube-Dokus. Ja. In anderen Worten, irgendjemand spricht über eine Dia-Show. Ja. Von Bildern aus dem Universum. Ja. Und so sind alle Texte auf der Seite, oder? Ja, mehr oder weniger. Also es gibt halt weniger reißerische Artikel und mehr reißerische Artikel, aber von der Qualität sind die ungefähr alle. Ja. Also jetzt schlimm fand ich das jetzt nicht, da wenig Holocaust geleugnet wurde. Ja. So, sogar das, sehr, sehr wenig. Also für deinen Geschmack wurde gar kein Holocaust geleugnet. Fand ich jetzt aber gar nicht so schlimm. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel Holocaust-Leugnen in meinem Leben. Nee. Und dann ein bisschen mehr über angebliche Hollywood-Juden rauszufinden, ist auch nicht schlecht, weil das von Matt Damon wusste ich gar nicht. Ja, angeblich auch jüdisch. Das ist auch verlinkt. Ja. Oh. Ist er doch gar nicht, oder? Weil da ist ein Link auf answers.com und der Frage ist, Actor Matt Damon circumcised? Das ist der Beleg dafür, dass Matt Damon jüdisch ist. Das sind die doch in den USA alle. Das hat doch mit deren Religion überhaupt nichts zu tun da drüben. Ja. Aber, die echten Patrioten sind nicht beschnitten. Muss man halt nochmal auf gute Frage fragen. In den Südenstaaten macht man sowas nicht. Echt? Keine Ahnung. Gehe ich mal von aus, wenn das so belegt wird. Vor allem, wer kann das beantworten, diese Frage? Matt Damon selbst. Michael Douglas. Stimmt. Michael Douglas. Ja. Und Michael Douglas. Oder Ben Affleck. Ja, Ben Affleck vielleicht. Ben Affleck bestimmt. Ja. Ja, die waren mit Sicherheit mal zusammen im Fitnesscenter. Ja, aber es war überhaupt nicht schwul. Okay. Ja, ja, und zum Beispiel. Ja, ja. Ich hatte noch ein paar Headlines gefunden aus der nahen Vergangenheit, die ich auch sehr gut fand. Und zwar war das der unbekannte Adolf Hitler. Wurde er absichtlich Israels Vater? Fragezeichen. Kann natürlich sein. Da geht es darum, dass Hitler eigentlich ein Jude war und das den ganzen Zweiten Weltkrieg nur angezettelt hat, um Israel zu gründen. Ach so. Ja. Kompliziert. Ja. Ach so, das erklärt alles. Ja. Was das hat auch mit der Deutschen Bank zu tun und so weiter. Kann man sich ja herleiten. Und dann noch ein Artikel. Das ist ein Selbstläufer, diese Herleitung. Auf jeden Fall. Die Deutsche Bank ist extrem böse. Immer wenn ich da, weil die auch in der Cash Group ist, Geld abhebe, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, Cash Group. Und wenn du danach dann von deine Müllermilch kaufst, dann wird das Gewissen immer schlechter. Absolut. Dann wird es kurzzeitig wieder besser. Und dann noch ein Artikel war, Frauen können spontane Orgasmen haben durch das Schnüffeln dieses Pilzes. Ja, anscheinend gibt es ein... Ja, welcher Pilz? Das könnt ihr lesen auf Buzzfeed. Ja, das wird hier nicht verraten. Nein, das ist anscheinend irgendein Pilz, ein Pilz auf Hawaii. Ach so. Ah, okay. Ja. Ärzte hassen diese Frau. Ärzte hassen diesen Pilz. Ich weiß gar nicht, warum die Ärzte so hattevoll sind. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, aber ja, so ist es. Ja. Danke, also ich werde auf jeden Fall mal weiterlesen auf dieser Seite. Das klingt ganz interessant für mich. Ja, es ist sehr ergiebig, wenn man mal ein bisschen Langeweile hat. Dann kann man da mal gut stöbern. Beim Bienenmann. Beim Honigmann. Ach so, der Honigmann. Der Honigmann. Man hat kann er auch irgendwo geschrieben, warum er sich der Honigmann nennt? Also er verkauft Produkte, die darauf hinweisen, dass er irgendwas mit Bienen so zu tun hat. Also man kann zum Beispiel... Man kann... Vielleicht. Ja, oder irgendeiner der anderen Jobs, die was mit Bienen zu tun haben, außer Imker. Bienenverleih oder. Ja, Kerzenhersteller. Man kann auf jeden Fall folgende Produkte auf seiner Internetseite kaufen: Bonbons, also Honig-Milch-Bonbons und auch irgendwie Teelichthalter. Für 1 Euro das Stück. Aus Bienen. Nein. Teelichthalter. Und natürlich den Aufkleber fürs Auto. Das ist auf jeden Fall der Hauptgrund, dorthin zu gehen, denke ich. Ja, weil die Biene weiß den Weg. Kontrovers. Aber irgendjemand muss es ja sagen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Bald auf Weiß. Also falls der Bienenmann demnächst verhaftet wird wegen Volksverhetzung, ja, dann habt ihr das bei uns. Honigmann. Der ja, Bienenhonigmann. Der Teelichthaltermann. Der Bienenwachsmann. Tja, aber ich denke, wir sind fertig mit dem Bienenmann und können jetzt... Der Honigmann. Also wir haben uns jetzt genug Bienen um den Bart geschmiert und könnten doch langsam mal mit einem Traum weitermachen. Ein Traum. Ja, ich habe heute so ein paar kleine Träume. So kleine Naps, meinst du? Ja, so kleine Naps. Hier wird nur zwischendurch... So Sekundenträume. Ja. Werden die dann auch groß, wenn Tic-Tac-Toe sich auf deinen Schoß setzen? Und sind Sekundenträume das, was Trucker während ihres Sekundenschlafs haben? Ja. Okay. Dann auf jeden Fall. Das stimmt. Gut, zu dem Thema bekannte Einkaufszentrum Laden zerbrochene Vase Test. Hallo ihr Lieben, ich habe Folgendes geträumt. Ich war mit einer Bekannten im Einkaufszentrum. Ja. Heute machen wir das Quiz. Bin ich ein Traum oder eine gute Frage? Oh, das wird aber hart. Kleiner Tipp, wenn es eine Frage ist, ist es kein Traum. Hallo ihr Lieben, ich habe Folgendes geträumt. Ich war mit einer Bekannten im Einkaufszentrum und sind mit einer Rolltreppe hochgefahren. Dann sind wir in einen Laden reingegangen und in diesem Laden gibt es diverse Krimskrams. Ich habe mich umgeguckt und ich bin stehen geblieben. Ich wusste, dass diese Vase kaputt gehen würde, weil die eine Vase die andere Vase berührte. Sie ist wirklich kaputt gegangen. Mein Gefühl war diesbezüglich, ich stehe ziemlich ungünstig und wahrscheinlich muss ich die jetzt bezahlen. Aber mir bleibt keine andere Wahl und ich muss der Verkäuferin glaubwürdig mitteilen, dass ich nichts dafür kann. Ich stand halt ungünstig. Daraufhin habe ich mit der Verkäuferin mich darüber unterhalten. Sie hat mir geglaubt, aber ich soll einen Test schreiben über Pflanzen. Was? Das ist ein freiwilliges Angebot für alle Kunden. Aber in dem Sinne war das eine... Ja, ein Test über Pflanzen. Aber in dem Sinne war das eine Schadensbegrenzung und egal, ob ich recht habe oder nicht. Aber wenigstens musste ich nichts bezahlen. Dann habe ich mit einem Permanentmarker geschrieben und ich fand es nicht so schön. Und dann habe ich einen Stift gesucht und einen Kugelschreiber gefunden. Traumende. Wow, das war sehr das wichtig, war diesen Traum ja. der Welt zu erklären oder zu erzählen, damit wir darüber reden können. Weil, ja, auf wow, jeden Fall. Das war sowas Belangloses. Wow. Okay, dann mache ich noch zwei kurze andere belanglose Träume. Zum Vielleicht will Becker den ja noch deuten. Oh, hast nö, du die Augen schon zu? Ja, schon, aber alles, was ich gesehen habe, war so... Aber nur für Sekundenschlaf. Ja. Okay, hallo, heute Nacht hatte ich einen sehr merkwürdigen Traum, wo ich am Rätseln bin, was er bedeuten könnte. Zuerst war ich zu Besuch bei anderen. Wir tranken eine Flasche sehr alten Rotwein, Jahrgang 1964. In der grünen Flasche war noch ein Rest drin. Einer hatte Kopfschmerzen bekommen. Später war ich mit anderen unterwegs. Wir unterhielten uns darüber, was wohl Pi oder Phi Steuern sein könnten. Dann hatte ich gedacht, ob es nicht eine Abgabe an einen Autor ist, zum Beispiel eines Buches, damit ich den Inhalt auch veröffentlichen kann. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Was? Pi oder Phi Steuern? Also will diese Person jetzt wissen, was der... Genau. Ich weiß nicht, Pi oder Phi Steuern. Naja, es könnte vielleicht so eine Art Abgabe sein. Ein Autor. Für Autoren, damit sie was veröffentlichen dürfen. Welche Autoren? Zum Beispiel eines Buches? Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel eines Buches. Ja. Gut, und der letzte träumt Träume, die keinen Sinn ergeben für alle. Ich hatte letzte Nacht... Für alle, danke. Thanks. Ich hatte letzte Nacht seit langem mal wieder einen eckeligen Traum. Ich war in einem fremden Haus und hatte viele Hunde, circa um 10 Stück. Einer hieß Nathan und der hatte immer Angst vor einem Jungen, der da rumlief. Er fing an, alles voll zu kacken. Und ich war... Der Hund oder Nathan? Das Kind, oder? Nathan, der Junge und das Kind. Heißt der Hund nicht Nathan? Ja, einer von den circa 10 Stück Hunden hieß Nathan und der fing an, alles voll zu kacken. Das ist ja voll eckelig. Ja. Und ich war entsetzt. Er sah den Junge und krabbelte unter das Bett. Dann verschwanden als Hunde und dann auch noch Nathan. Und da kam eine Frau und sagte, ich weiß, wo sie sind. Der Junge hat ein Labor im Keller. Wir sind dann hin und haben die Tür aufgemacht. Was ich sah, das war sehr grausam. Ich fing an zu weinen und zu zittern. Meine Hunde lagen in offenen Käfigen, der Bauch offen, ohne Eingeweide und gefesselt mit ihren eigenen Därmen. Sie hatten glasige Augen und weinten. Wir haben Schmerzen, helf uns doch. Und sie jaulten fürchterlich. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und hat immer wieder gesagt, was soll ich nur machen? Und dann bin ich aufgewacht. Ich glaube, da war Aufwachen die beste Option. Ich denke auch. Also den würde ich gerne interpretieren. Okay. Okay, also. Diese Person hat offensichtlich Angst davor, Verantwortung für anderes Leben zu übernehmen. Seien es Hunde, seien es Kinder, sie ist einfach nicht drauf vorbereitet irgendwie. Dann passieren so Sachen wie, dass die Hunde eckelig irgendwo hinkacken überall. Und die schlimmste Angst, die sie hat, ist, dass sie die Lebewesen oder das Leben, um das sie sich kümmern müsse, irgendwie abandoned, dass sie also die alle im Stich lässt und das macht ihr ganz große Sorgen. Ja. Fertig. Richtig. Ja, das war richtig. 100 Punkte für Becker. Damit führt Becker mit 100 Punkten. Also ich bin ja froh, dass die Därme der Hunde wenigstens leer waren, bevor sie mit ihnen erwürgt wurden. Ja, die Eingeweihten. Ja. Die Eingeweihten. Die eckeligen Eingeweihten. Eckelig. Die werden bestimmt im Paket verschickt. Na, jetzt mal ganz schön müde geworden durch die Träume, oder? Auf jeden Fall. Was kann uns da raushelfen aus diesem Tal? Ja, vielleicht eine kleine Reise durch die deutsche Forenwelt, die keine Grenzen kennt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, ähnlich wie Henning habe ich nämlich heute mich auch schwer getan, irgendwas Erwähnenswertes im Internet zu finden. Ja, gut, dass wir unser großes Comeback hier gestartet haben. Es tut uns leid, dass wir so schlechte Themen haben. Keine Sorge, Jungs, ich hau euch da nachher wieder raus. Genau. Yeah, auf Beckers Verlass. Naja, Becker rettet wie immer die Folge am Ende. Ist wie Captain America. Gut, dass ich wieder da bin dieses Mal. Absolut. Du musst auf jeden Fall die letzte Folge hören. Das ist grausam. Grausam mit K. Ja, das kann man nicht hören. Wer das zu Ende gehört hat, der hat wirklich ein anderes Problem als Podcast-Sucht. Der kriegt den Podcast-Hörer-Nobelpreis. Oder das Podcast-Hörer-Verdienstkreuz. Ja. Ja, überreicht von einem eckeligen Hund. Apropos Hunde, ich hätte da ein Newsflash für euch. Zum Thema den Hund? Nein. Und zwar, meine Mutter hat ja zwei Hunde und sie hatte mir heute Morgen eine Nachricht geschrieben, dass die Hunde gestern allein waren und haben auf dem Tisch zwei 20-Euro-Scheine gefunden und die gefressen. Oh nein! Naja, das ist halt dann die direkte Variante. Dann müssen die nicht erst den Ball fressen und das Geld gibt man dem Arzt, sondern dann können sie direkt das Geld fressen. Und dann hat sie mir ein Bild von den Überresten von den Geldscheinen geschickt. Und dann haben mein Bruder und ich gesagt, geh doch mal zur Bank und frag nach, ob du da was wieder kriegst. Und dann hat sie geschrieben, sie war bei der Bank und die haben sie ausgelacht und gesagt, ja, man kriegt den Schein wieder, wenn über 50% des Scheins erhalten sind. Ja, ja. Also muss jetzt den muss man doch auch einstecken bei der Bundesbank oder so. Da muss man auf jeden Fall dem Hund die Finger in den Rachen stecken. Das war auf jeden Fall, schöner kann man nicht in einen Tag starten als mit so einer Nachricht. Dann sucht man sich die Fitzel zusammen, holt die Laminiermaschine aus dem Keller, puzzelt das hin, laminiert es und gibt es zur Bank und sagt, guck, das sind mehr als 50%. Ja. Ganz und einfach. Dann sagt die Bank, das ist super eklig, bitte geh weg. Ja, eklig. Das wäre eine schöne Antwort. Das ist super eklig, geh weg. Entschuldigen Sie, wir können es leider nicht nehmen, es ist super eklig. Ja, Leitzins könnt ihr erhöhen, aber nicht Schein zurückgeben. In unserer Geschäftsbedingung steht ganz deutlich, super eklige Scheine werden nicht angenommen. Das haben Sie unterschrieben. Da wusste ich auch noch nicht, dass ich ins Gefängnis komme und den Schein so lange in meinem Hinterteil verstecken muss. Das ist die Strafe für ekliges Verhalten. So 8 Jahre. Habe ich diesen 500-Euro-Schein, das war mein Start in das neue Leben. Ja, ich habe am Samstag haben wir im Schlosscafé einen 500-Euro-Schein bekommen zum Bezahlen. So bezahlt man auch immer gerne. Ja. Wetten, der hat einfach nur Erdnüsse bezahlt oder sowas? Ich weiß nicht, ich war zum Glück nicht dabei, weil ich habe ihn nicht angenommen. Ich habe einfach gesagt, da draußen da unten ist eine Bank. Ich geh da hin. Geh zur Schwarzlichtlampe und halt dich mal drunter. Ja. Ja. Ja, von solchen ekligen Leuten, mit denen will ich nicht in der Schwarzlichtlampe stehen. Also, um jetzt zum Forum zu kommen. Was habe ich jetzt erzählt? Ich habe erzählt, dass ich lange gesucht habe nach einem Thema und ich bin irgendwie im Forum für Grower gelandet, im Hanfburg-Forum, im Hamburger Grower-Forum, das relativ groß und aktiv ist. Und dort gibt es alles zum Thema Anbau und Growing für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Das ist so Gemüse, oder? Komplett unterschiedliche Kategorien. Anbau und Growing. Und natürlich gibt es da auch, abgesehen davon, eine Off-Topic-Ecke, und darin habe ich einen ganz schönen Thread entdeckt, und das Thema von dem Thread lautet Dinge, die euch auf die Nerven gehen, und das hat mich schon interessiert, was die Grower so nervt, den allgemeinen Grower. Und dieser Thread wurde eröffnet am 13.14.2008 um 15.16 Uhr und ist bisher über 560 Seiten stark. Ich habe jetzt nicht alles gelesen, weil ich das nicht mehr geschafft habe. Und der wurde eröffnet von Moonlight Spliffer. Und ich dachte, das klingt gut, aber weil ich nicht ganz durchgekommen bin, jetzt habe ich gedacht, ich lese einfach mal die ersten 10 Seiten und die letzten 10 Seiten und dann können wir mal von vorne anfangen und gucken, was die chilligen Dudes so vor 8 Jahren genervt hat und dann mal gucken, was jetzt heute so das Thema Nummer 1 ist und ob sich da irgendwie ein Kontrast bildet oder so. Und dann, wenn ich dann irgendwann mal in der Mitte ankomme und ich alles gelesen habe, dann werde ich natürlich hier wieder im Podcast Bericht erstatten. Das ist gut. Ah, das war eine Ankündigung eher als ein Thema. Nee, ich mache jetzt den Anfang vom Thema. Achso, okay. Also der Opening Thread von Moonlight Spliffer kam vor etwa 8 Jahren und der hatte diese geniale Thread-Idee nach seiner guten Morgentüte wahrscheinlich oder so und meinte, Tach, liebe Hanfburg-Gemeinde, hab ein bisschen rumgesucht und noch keinen Thread gefunden, der dies behandelt. Dieser Thread soll dazu dienen, sich mal auszulassen und zu texten, was euch so richtig auf den Zeiger geht. Ich mache hiermit den Anfang. Arbeiten. Nee, Nummer 1, wenn man nicht in den Club kommt, weil der Türsteher erwartet, dass man wie eine Tunte gekleidet ist. Das stimmt, das kenne ich. Ja, kenne ich das auch. Das ist aber nicht besonders PC. Ja, das war ja auch 2008, da gab es noch nicht PC. Okay, der Einlass. Danke, Roger. Der Einlassmensch mit Migrationshintergrund. Wo kommt denn der plötzlich her? Der war aber gar nicht in dem Originalpost. Mhm. Den aber hat's war ja 2008. Ja, Henrik sorgt für mehr Diversity. Hm, echt? Ja. Türsteher sind doch immer so. Kein Wunder, dass du nicht reingelassen wirst. Ja. Wenn 14-jährige Mädchen meinen, sie müssten wie 20-Cent-Noten rumlaufen. Das finde ich eigentlich gut. Wenn der Verchecker mal wieder zu faul ist, rauszukommen. Der Verchecker. Wenn der es wieder vercheckt rauszukommen. Ja. Und wenn Pflanzen in der Winterphase sind und nicht wachsen. W-A-K-S-E-N. So viel von mir heute. Peace. Und darauf der Micha, dass mein Need for Speed Underground 2 alle Nase lang abstürzt. Das ist so 2008. Wow. Ja. Und zweitens, dass ich keine Kohle habe, um mir ein Equipment für ein Hydro-Grow zu kaufen. Ja. Ja, wie wär's mal mit Arbeiten und weniger Need for Speed zocken? Richtig. Also, ich glaube, man kann sowohl Need for Speed zocken als auch ein produktives Mitglied der Gesellschaft sein. Das wage ich zu bezweifeln. Vor allem die Underground-Serie. Ja, also ich wollte schon sagen, solange es nicht Need for Speed Underground ist. Was ist ein Hydro-Grow? Ist das sowas wie Liquid Cooling? Das ist, oder? Wenn man Wasser auf die Pflanzen schüttet, damit die wachsen. Es ist einfach so eine Spritzpistole, die man zum Bügeln benutzt. Ja. Genau, das ist einfach super Hightech. Aber seine Entscheidung war halt Wasserspritzpistole oder Need for Speed. Ja, da muss man sich entscheiden, wenn man wieder jeden Cent umdrehen muss, weil man schon 80 Cent für die Noten ausgegeben hat. Ja, im Monat. Ja, daraufhin nur pur, der meint... Leute, meist Frauen, die ihren Einkaufswagen grundsätzlich so abstallen, dass man nicht vorbeikommt, obwohl massig Platz da wäre. Ja. Und außerdem, dass der Kunde vor mir seinen Einkauf so lahmt, vom Band grabbelt, dass meine Ware sich mit seiner vermischt. Leute, die an der Kasse ihr Kleinstgeld zusammenklauen, um dann noch zu wenig zu haben und dann doch mit dem Schein bezahlen. Der hat aber echt ganz schön viel Einkauf. Ja. Einkaufprobleme. Ich glaube, der kommt einfach gerade vom Einkaufen. Wenn ich gerade, der findet das halt mega scheiße. Wenn der halt mal gechillt, weiß nicht, seinen Spliff geraucht hat und dann mega Hunger hat und nicht bezahlen kann. Ich wollte doch nur meine Crunchchips und die Schokomuffins kaufen. Was soll denn das? Daraufhin sagt Pflücker, mich regt mein guter Freund auf. Jedes Mal, wenn er kommt und wir was vorhatten, wie zum Beispiel dieses Wochenende, da wollten wir kleine Babys von meinen Mummies schneiden. Ach so. Das ist wieder so ein Traum. So eine ekliger. und nach ein paar Sachen im Raum machen. Und was hat er mit mir auf die Reihe bekommen? Genau gar nichts. Nada, niente, zero, nada, nichts. Scheiß Kacklook. Nee, Couchlook. Ach so. Couchlook. Weißt du, was ist denn Couchlook mit zwei O? Ah, das meint er aber nicht. Ach so. Na, Couchlook. Ja. Okay, weil das jetzt schon älter ist, sind jetzt relativ viele gelöschte Personen, die auch was sagen. Gelöschte Person sagt, wenn Rentner, meistens Omis, mir beim Spazierengehen an mir Mittelwurf vorbeilaufen und es der Fall ist, dass sie penetrant nach einem eigentümlichen Gemisch aus Seife und altem Fleisch riechen, was und ich das zwangsläufig riechen muss. Zwangsläufig riechen muss. Ja, was die Omis riechen müssen, ist ihm da egal. Genau. Ergänzung. Einem Bekannten von mir geht das ähnlich. Der hat mal einem einsetzenden Gewitter und einem Platzregen aus Mitgefühl eine etwa 80-jährige Omi, die zu Fuß unterwegs war, nach Hause gefahren, hat gemeint, dass nach 3 Tagen sein Auto noch nach ihr gestunken hat, aber nicht nach Seife. Gegessen hat er an dem Abend nichts mehr. Was sind das für alte Leute, Hass? Ja. Ja, echt. Außerdem, wenn ich spazieren gehe und meinen Gedanken nachgehe, und mir irgendwelche Hausfrauen entgegenkommen und dabei jeweils einen Stock in der Hand halten und hektisch sich bewegen, indem sie nach vorne gerichteten, strammen Schrittes an den Tag legend gehen. Und ich das schon von Weitem hören und sehen muss. Das ist ja eine unglaubliche Belästigung. Jemand geht. Ja, durch die Gegend. Ich will nur in meinen Gedanken nachgehend spazieren. Können die nicht woanders gehen, während ich hier rumgehe? Wenn ich im Supermarkt bin oder im Restaurant sitze und sich in unmittelbarer Nähe Hausfrauen laut miteinander unterhalten. Diese scheiß Hausfrauen. Warum heißt es eigentlich Hausfrauen, wenn die dort draußen sind? Ja. Ich weiß gar nicht, wie er das erkennt. Haben die alle so Gummihandschuhe an und so ein geknotetes Tuch? Ja, wahrscheinlich. Die haben so ein Schürzenkleid an. So ein Kleid aus Schürze. Genau. Und sich miteinander unterhalten und sich kultiviert anhört, aber im Grunde nur über unwichtiges Zeug gelabert wird. Aber ich muss es hören. Oh Gott, ey. Ja. Der arme Mann. Echt? Ständig wird er belästigt von Hausfrauen oder alten Frauen. Was hat er nur getan? Die arme gelöschte Person. Und seine letzte Sache, die ihn nervt, ist, wenn sich Leute in meiner unmittelbaren Nähe mit einem Taschentuch laut in die Nase schneuzen, sodass es sich anhört wie ein Furz. Und ich in meinem inneren Auge Rotzpartikel durch die Luft fliegen sehe. Vom inneren Auge. In meinem inneren Auge Rotzpartikel. Ja, vielleicht habe ich mich auch verlesen. Ja. Okay, und dann kommt erstmal ganz viel über LKWs, die überholen und das Linksfahrgebot und Autobahnen im Allgemeinen. Das habe ich alles übersprungen, weil ich finde, die sollten eh nicht Auto fahren. Dann hat Natoll gepostet, was ihn nervt, ist Battlefield 2142. Einmal am Tag ein Absturz, einmal die Woche Probleme mit Punkbuster. Das nervt mich auch. Ja, einmal im Monat Grafikbugs. Warum? Hä? Alle 2 Monate Neuinstallation, alle 3 Monate wochenlanges Suchen nach einer Lösung, da alle möglichen Probleme zugleich auftreten. Ja, Zeit für ein Konsolenspiel. Da hat man die Probleme nicht. 2008 gab es das noch nicht. Da gab es noch keine Konsolenalternative. Obwohl, Xbox 360 war ja schon draußen. Blockmonster. Ich hasse es, im Sommer in die Bahn einzusteigen und es zieht mir ein penetranter Schweißgeruch in die Nase. Wenn man schon so riecht, dann bitte nicht in der Bahn. Ja, bitte. Also in der Bahn kann man das schon abstellen. Dazu sagt nur pur, oh, wo du es sagst, wenn ich im Winter mit den dicken Plünnen in den Bus steige und der Fahrer betreibt da drin offenbar eine Sauna. Dieser Saufahrer, der gerne möchte, dass es warm ist in seinem Auto, weil es ganz kalt ist draußen. Was sind denn dicke Plünnen? Der Klamotten. Also Plünnen. Ach so. Halt. Ich dachte, es seien fette Frauen. Dicke Hausfrauen. Ja, dann sagt Tantalus, der hat eine Mischung aus Problemen. Der hat einmal, wenn ich mit Unmut und gänzlichem Fehlen von Bock mich trotzdem in die Uni schleife und dann merke, dass das Seminar das allerletzte ist, sowohl der Stoff als auch die Art und Weise, wie er rübergebracht. Das Erste und das Zweite, dass es so viel Reichtum gibt und gleichzeitig so viel Armut. Ja, das ist ja gleich große Probleme. Auch die genau 2 Dinge. Und dann sagt der Tolle, wenn alle 5 Packen Paper leer sind und man wieder genötigt wird, dicht mit dem Auto zum Kiosk um die Ecke zu fahren. Genötigt. Oh Gott. Die Gesellschaft. Oh Gott. Dazu sagt dann Sizer, Leute, die so asozial faul sind, mit dem Auto um die Ecke zum Kiosk zu fahren, nice, weil sie sich kaum noch bewegen können und sich dann noch beschweren, weil wie anstrengend das alles ist. Boah, du bist so ätzend, sowas nervt mich. Sehr gut. Jetzt eskaliert die Situation. Mhm. Genau, aber dann es eskaliert nicht so richtig, weil dann kommt wieder gelöscht zu ältere Damen und Herren, Rentner, die absolut jedes Mal an dem Haus vorbeikommen, die absolut jedes Mal, wenn man am Haus vorbeikommt, sinnlos aus dem Fenster glotzen und einem womöglich dabei beobachten, wie man dicht durch die Straßen schleicht. Womöglich können die auch ganz genau erkennen, dass du dicht bist. Ich glaube, die erkennen gar nichts. Aber Rentnerhass ist verbreitet in dem Forum. Ja, verstehe ich überhaupt gar nicht. Wenn es einer anspricht, dann nehmen alle anderen den Spielball auf. Ja, und Smooth Butt, der jetzt was schreibt, ist eher so ein Opfer. Der sagt nämlich, Typen gehen mir auf die Nerven. Die mich nerven, sind welche, die Anonymität des Internets nutzen. Andere Leute anpissen, nur weil ihre Lebensweise bzw. Ansichten nicht mit den eigenen übereinstimmen. Das Schlimme, die regen sich auf und machen großes Theater, wie böse die anderen sind. Einmal der King sein, nur die Tamtam-Madame gespielt. Nun, diese Leute haben offenbar Props. Ich möchte gar nicht auf gewisse Größe anspielen. Kotzt mich echt an, dass diese Randgruppen so wenig beachtet und ernst genommen werden. Scheinen Abend noch. Gruß, Schmus. Habe ich nicht verstanden, was der macht. Ich habe nicht verstanden, was der macht. Dagegen, sich anonym gegen Leute zu beschweren im Internet? War er dagegen? Ich weiß es nicht. Oder war er dafür? Ja, ich weiß es nicht. Und das weiß auch nicht CD-Brenner, der daraufhin schreibt, was bist du denn für einer? Vertreter vom Legastheniker. Sorry. Vertreter vom Legasthenikerbund. Daraufhin wieder Smooth Butt. Sorry, Homie, dass du das nicht so entziffern kannst. Aber ist doch eh dein Standard-Diss. Nur ich lege hier keinen Wert auf Rechtschreibung. Ich schreibe, wie ich Bock habe und wie ich rede, weil es keinen stört, außer Spießer wie dich. Naja, ist jedenfalls recht arm, so ein billiges Kommentar dazu abzugeben. Zeigt allerdings, dass du dich nicht viel mit dem auseinandersetzen kannst, sondern lediglich versuchst, mich mit Lächerlichkeiten lächerlich zu machen. Und das ist mal derbs unterste Schiene und dick daneben gegangen. Das stimmt. Aber Wayne, zieh dich weiterhin an Rechtschreibungsfehlern auf. Offenbar ist die deutsche Sprache das Einzigste, worauf du echt Bock hast. Das Einzigste. Ja, außerdem Wayne, ne? Warum sagt man denn, ey Wayne, was geht? Ich bleib dabei, ich finde sowas unangebracht, ungerecht und last but not least nervig. Dich nicht, dass ich so werden will wie er, nur im Threads geht es halt um Sachen, die uns nerven und das muss dem auch mal Luft und dass man muss den auch mal Luft machen dürfen. Peace. Ich weiß immer noch nicht, was er. Ja. Egal, ich finde, er hat seine. Weiß ich auch nicht. Er hat es auf jeden Fall gut verteidigt. Was auch immer er da wollte. Er hat auf jeden Fall etwas gesagt. Genau. Das ist, was zählt. Gesagt. Der Wille. Und ich, bevor mir das jetzt hier zu heiß geworden ist, bin ich dann in die Neuzeit gewechselt. Interessiert euch das noch oder sollen wir mit dem neuen Thema weitermachen? Ich möchte wissen, was in der Neuzeit so die Probleme sind. Ja? Okay. Dann sagt Kuss-Style. Sein Problem ist jetzt, in letzter Zeit esse ich ganz gern Kartoffeln mit Spinat und Rührei. Jetzt ist mir Folgendes aufgefallen. Das ist kein Problem, das ist das Gegenteil von einem Problem. Ja, aber mir ist Folgendes dabei aufgefallen. Wenn ich beispielsweise mein Spinat alle esse und ich noch eine Menge Kartoffeln und Eier da habe, muss ich Spinat neu kaufen. Sind die Kartoffeln? Ah, das ist so schön, auf was für ein Niveau die Leute Probleme haben. Sind die Kartoffeln alle, habe ich aber noch eine Menge Spinat und Eier. Muss ich neue Kartoffeln kaufen, sind die Eier alle und ich habe noch eine Menge Spinat und Kartoffeln. Hä? Nee. Sind die Eier alle und habe ich noch eine Menge Spinat und Kartoffeln, muss ich neue Eier kaufen. Wenn ich aber 2 Monate keine Lust auf das Gericht habe, könnte ich das Zeug ja gar nicht mehr aufbrauchen. Es sei denn, ich würde nach und nach die Zutaten weglassen und esse am Ende nur noch Kartoffeln mit nix. Versteht ihr mein Dilemma? Nein. Kartoffeln mit nix. Da gibt es hier nur das eine Kartoffelgericht und nur ein Eigericht. Aber ich kann mir mal gut vorstellen, wie man halt so nach dem gechillten Abend dann noch denkt, jetzt muss ich mal echt mein Dilemma ins Forum schreiben. Das war voll nervig. So um 2 Uhr nachts. Ich wollte mir gerade noch irgendwie Kartoffeln mit Spinat und Rührei machen. Trailsurfer sagt: Servus, hab grad Planarien an meinem Aquarium entdeckt. So ein Mist, hab alles versucht, die Tierchen fernzuhalten. Pflanzen nur von planarienfreien Aquariums geholt und so weiter. Garnelen nur von planarienfreien Aquariums bekommen. Mist. Mist. Scheiße. Ja, kann man auch nichts machen jetzt. Notti, was nervt? Seit gut 3 Wochen geht das nur schon so. Und immer, wirklich immer, wenn ich mal einen gesmoked habe, bekomme ich das Gefühl, dass mir ein Rülps quersitzt, so zwischen Magen und Lunge. Der Gedanke ist sogar ansteckend. Wem sitzt noch ein Rülps quer und was kann man dagegen tun? Ja, wem sitzt denn noch ein Rülps quer? Das wär besser auf gute Frage aufgehoben gewesen. Wirklich, was ist da komplett falsch? Deswegen hat ein anderer danach geschrieben, mich nervt, und ist jetzt ein bisschen komisch, dass Vergewaltigung wohl mittlerweile nur von der Justiz in Anführungsstrichen mehr als Kavaliersdelikt, denn als Straftat angesehen wird. Wie sonst ist dieses Urteil sonst zu verstehen? Aber wehe, man hat die falsche Pflanze im Haus und dann geht's mal so richtig rund. Ja, hat jemand gerade eine YouTube-Doku geguckt. Und dann sagt De La Rocky darauf und wahrscheinlich ironisch, aber trotzdem fehl am Platz, 7.000 Euro und 2 Jahre Bewährung kann man ja glatt mal überlegen. Okay. Ja. Nicht direkt Kopf ab, wie wenn man eine Pflanze gerade. Daraufhin gibt der Jurist zu bedenken, also wenn du mich fragst, ist die Strafe nicht die, die einen Mann von einer Vergewaltigung abhält oder abhalten sollte. Es ist die Tatsache, dass man sich selbst so durch eine Tat eingesteht, was für ein armes Würstchen man doch ist, nicht mal eine Frau zu einer schnellen Nummer überreden zu können. Was? Das stimmt. Ja. Ja, absolut. Das ist richtig. Alter. Und dann geht es natürlich extrem lange weiter über Gewaltverbrechen und so weiter und es kommt, wie es kommen muss in der Szene und Krauter sagt dann letztendlich irgendwann, also ich würde mal gern wissen, wie viele Nichtbekiffte irgendwen abstechen, bestimmt so 1.000.000 zu 1 oder so. Schade, dass die nichts über ihren geliebten Gerstensaft in Verbindung mit Gewalttaten schreiben. Ja, aber hat er recht. Ein Plädoyer. So. Ja. Das muss auf jeden Fall so passieren. Weiter noch eine kreative Meisterleistung unterm Einfluss. Ich finde, aus pädagogischer Sicht sind solche Spiele wie Mensch ärger dich nicht ziemlich blödsinnig. Im Grunde trainiert man dabei, dass man bestimmte Regeln einhalten muss, da man ansonsten von der Gruppe diszipliniert wird. Wäre es nicht viel toller, wenn man Brettspiele entwickeln würde, in denen man die kreative Umgehung mancher Regeln zum Ziel des Spiels setzt? Ja, Mann. Das war natürlich viel zu hochtrabend für alle, deswegen ist auch keiner drauf eingegangen. Und zu guter Letzt habe ich jetzt noch einen Post von Sacknase. Mich nerven Kampfrentner, dieses ungeduldige, übellaunige, drängelnde Seniorenpack, das ich ausgerechnet Samstag ins Einkaufsgewühle stürzen muss, um dann genervt rumzuätzen, wenn sie mal etwas anstehen müssen. Ich denke manchmal, die sind so ungeduldig, weil ihre Tage in der Perspektive gezählt sind. Ja, wow. In der Perspektive. Ja, und das schlägt dann natürlich wieder dem Fass den Boden aus und alle stürzen sich wieder auf die Rentnerschweine. Und deswegen habe ich da nicht weiter gelesen, aber ich habe mir ein Lesezeichen gesetzt und werde dann wie immer Neues aus dem Thread berichten. Sehr gut. Schließt sich der Kreis. Und damit ist dann auch mein dieswöchiges Segment zu Neues aus der foren Welt vorbei. Sehr gut, aber ich mag die Themen, die sich so aneinander gereiht haben. Erst Vergewaltigung und dann der pädagogische Sinn hinter Mensch ärgere dich nicht. Ja, genau. Das ist ein guter Übergang auch immer. Ja, wie gesagt, es ging mit der Vergewaltigung. Es ging nur noch ganz lange um Mord und alle möglichen Gewaltverbrechen. Und irgendwann hat jemand gesagt, Kiffer machen eh nichts. Die machen das alle nur, weil die Alkohol trinken. Mhm. Also Kiffen ist komplett friedlich. Mhm. Aber Hanfburg ist schon eine coole Seite. Ja. Sollen wir dann, willst du uns dann noch rein moderieren, Roger? Was soll ich sagen? Als Host, einfach so eine Rückmoderation aus zu Hause. Als Spaß Gott, mit Filmtiteln heißt es. Hier spricht Gott. Und empfiehlt euch Spaß mit Filmtiteln. Ja, danke Gott für diese sehr salbvolle Einführung. Ich habe mich ein bisschen im Internet umgeguckt, weil ich Interesse hatte an lustigen Filmtiteln. Titel sind ja oft das Erste, was man von, also als Konsument so von einem Film mitbekommt. Manchmal sogar vorm Trailer. Und deswegen ja. legen die Produktionsstudios auch bestimmt großen Wert darauf, dem fertigen Film einen sowohl passenden als auch einprägsamen und einfallsreichen Titel zu verpassen. Und manchmal bekommen die Filme sogar kurz vor dem Trailer noch einen neuen Titel. Und manchmal dann sogar nach dem Kino-Release nochmal einen neuen Titel, wie zum Beispiel bei Live, Die, Repeat. Ja, das hieß ja mal. Schlimmste, da habe ich auch sofort dran gedacht. Ja, das hieß ja mal Edge of Tomorrow, aber naja. Für mich auch immer noch. Ja, für mich auch. Und manchmal. Für mich hat der Film keinen Namen mehr, weil ich mich nicht mehr dran erinnere. Ich habe jetzt beide Namen vergessen. Auch sogar noch einen dritten, ne? Echt? Ja. Ich glaube, es hat sogar noch irgendeinen dritten Namen. Aber ich habe den dritten Namen auch vergessen. That one with Tom Cruise. Ja. Vielleicht auch Blue Savage einfach. Blue Savage, genau. Blue Savage. Für die Hörer vielleicht, haben wir sicherlich schon mal gesagt, aber Blue Savage ist der japanische Titel für High Alarm auf Mallorca. Mit Ralle Möller. Ja. Ralle Möller. Das ist der Muskelralle, das ist der andere Ralle, der nicht Pornoralle ist. Nicht Pornoralle. In diesem Film spielt Jeanette Biedermann eine Musikerin und gibt sich dabei große Mühe und singt ein Lied, das heißt 69. Und laut Wikipedia geht es in diesem Lied um die Sexualstellung 69. Da war kein Citation needed vorhanden. Wahnsinn. Das muss also Fakt sein. Das hat mich auch immer gefreut, wenn ich amerikanische Podcasts über den Film gehört habe, weil er hat natürlich große Wellen geschlagen als High Alarm Film. No pun intended. Wo dann immer gesagt wurde, Europa ist so crazy, da singt die einfach so Lieder über Do the 69. Ja, ja. Was mit Summer of 69? Brian Adams. Ja gut, Kanada ist auch crazy, das weiß ja jeder. Ja. Klein Europa. Skaterboy. Die verrückten Kanadier. Ha? Skaterboy, ha? Ha? Skachterboy. Skachterboy. Skachterneinerboy, 60. Ja, okay. Ja. Manchmal, ich mache einfach weiter. manchmal wollen die Filmproduzenten den Fans und der Presse aber nicht gleich alles mit dem Titel verraten, woran sie arbeiten. Deswegen geben sie ihren Filmen manchmal sogenannte Working Titles, um quasi einfach so wie so ein Red Herring die Leute von der heißen Spur wegzujagen. Zum Beispiel der dritte Star Wars Film, Return of the Jedi, hieß Blue Harvest während der Produktion, sodass die Leute dann nicht gleich wussten, oh mein Gott, das kommt ja ein neuer Star Wars Film. So, und ich habe mich jetzt mal im Internet nach schönen Beispielen umgeschaut und wenn ihr wollt, könnt ihr raten, wie die sogenannten Filme am Ende im Kino hießen. Sogenannten Filme. Das ist Low Efforts the Quiz. Wenn ihr wollt, könnt ihr raten. Also, was glaubt ihr, wie hieß folgender Film am Ende in den Kinos? Eaters of the Dead. World War Z. Ist ein bisschen älter. Egal. Meine Antwort ist World War Z. Es ist nicht, was ihr denkt. Es ist The 13th Warrior. Ne, die anderen haben noch gar nichts Klassiker. Gesagt. Ja. Aber sie hat ja gehört, ihr wollt noch nicht. Ja, ihr wollt. Wenn ihr nichts sagt, dann gehe ich davon aus, ihr wollt nicht raten. Da wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen. Ja, es ist super weird, gell? Das wäre meine dritte Idee gewesen. Das zweite war Last Action Hero. Ich wollte gerade fragen, was die zweite war. Okay. Ja. Wie wäre es mit I'm with Cancer? Ah, Philadelphia. Nein. Das ist I'm das with aber AIDS. Das wäre ein schöner Redcon gewesen. Hier diese eine Cancer-Rom-Com. Wie heißt die? Knocking on Heaven's Door? Nee. Das ist keine Rom-Com. Schweiger. Doch, das ist eine Pro-Rom-Com. Wenn du das mit Seth Rogen meinst? Oh, 50-50. Nein, okay. Ja, es ist 50-50. Ja. Genau. Wie wär's mit Everybody Comes to Ricky's? Nee, Everybody Comes to Rick's. I'm sorry. No problem. Hm. Casablanca. Wow. Ah. Oh. Hätte man wissen können. Hätte man wissen können. Ja. Wie wär's mit dem nächsten? How the solar space was won. Was? How the solar space was won. Das kann man bestimmt, ja. Es ist 2001 A Space Odyssey. Echt? Ja. Krass. War da so viel Interesse, dass sie da einen Working Title machen? Nein, ich glaube einfach, das war einfach der Working Title, wie sie den Film am Anfang nennen wollten. Und es ist ja dann oft so, dass die Produzenten dann sagen, oh nee, das klingt scheiße, lass uns den lieber anders nennen. Ja, zum Beispiel, dann haben die gedacht, ja, 2001 ist Space Odyssey klingt viel besser als How the Solar Also beim Space nächsten Titel bin ich auf jeden Fall der Meinung, es war sehr gut, dass sie den Titel nochmal umgeändert haben, weil der Titel, also der Film hätte Star Beast gehießen. Alien. Es ist Alien, ja. Star Beast. Finde ich Star Beast ist auch ziemlich cool. Mit einem Star Punkt. Mit zwei Punkten. Eineinhalb, weil ich hatte da als dritte Wahl ja auch 13th Warrior. Ach genau, als dritte Wahl. Also ein Drittel Punkte. Ein Drittel, sagen wir das, okay. Yes. Der nächste Film hätte geheißen The Lunch Bunch. Breakfast Club. Ich wollte auch gerade Breakfast Club sagen, aber das wäre einfach nur ein anderes Gericht. Nicht Breakfast Club, ich sag Reservoir Dogs. Also wer sagt Breakfast Club? Ich. Ja, es stimmt. Okay, dann sag ich auch. Doof. Voll blöd, oder? Ja, das ist total doof. Okay, Tim jetzt auch. Wie wär's, gleich Frühstück auch. Niemand zählt die Punkte übrigens, nur dass ihr Bescheid wisst, niemand zählt die Punkte. Doch. Der nächste ist das Film... Ist jetzt ein Verbot, oder? Nee, ich sag euch nur Bescheid. Also wenn ihr erwartet, dass da jemand irgendwas notiert, die Antwort ist nein, niemand notiert irgendwas. Okay. Warst du schon mal auf Humoralpathologie-Quizzes... Points.devu. Nein. Da führt jemand von unseren Hörern alle Punkte. Ist das wahr? Haben wir solche? Nein, okay, gut. Aber es wäre cool, wenn es im Humoralpathologie-Wiki bald mal eine Abteilung dafür gäbe. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass es ein Humoralpathologie-Wiki gibt, aber gut. Noch nicht. Gut, der nächste Film hätte geheißen Comfort Food und wir sind alle froh, dass er nicht so heißt. Super Size Me. Nein. Comfort Food. Big Trouble in Little China. Das ist einfach nur Filme, die du magst. Das ist American Pie. Okay. Der nächste Film hätte um ein Haar A Long Night at Camp Blood geheißen. Ah, Friday the 13th. Das ist richtig. Aber es der ist nächste Camp Film. Crystal. Es Camp ist Camp Blood. Blood. Der nächste Film ist noch ein Horrorfilm und der hätte geheißen The Babysitter Murders. Ja. Scream. Nein, der hätte Scary Movie geheißen. Scary Movie? Es ist Halloween. Ach so. Wer hätte gedacht? Der nächste Fall ist so ein Fall von What? Warum? Nämlich heißt der Film heute ganz anders, aber hier hätte heißen können Extremely Violent. Die Hard. Nein, es ist total bescheuert. Ihr werdet nie drauf kommen, es ist Last Action Hero. Oh nein, hab ich das schon so erwähnt. Das hat Henrik doch schon vorhin gesagt. Ja, das war ganz so ein Moment von oben. Meine Go-To Second Chance. Die nächsten beiden Titel sind so ein bisschen Meta. Das ist so für die Fanboys da draußen. Group Hug war der Arbeitstitel, der Working Title. Na, das ist doch ganz klar. Wollt ihr es sagen? Nee, du darfst ruhig sagen. Das Hangover. Nein. Oh, Hangover das ist Avengers 2. Assemble. Ach so. Okay. Das macht Sinn. Der nächste, vielleicht kommt ihr drauf, Frostbite. Hier, die Eiskönigin. Ja. Nein. Snowpiercer. Es ist auch ein Marvel-Film. Und Snowpiercer geht in die richtige Richtung von der Besetzung. Nein. Also, Civil War. Es ist Captain America. Ja. Der erste? Ja, der erste. Frostbite, weil er am Ende doch im Eis liegt. Ja, ich hab den nie gesehen. Das war so langweilig, ich bin immer eingeschlafen. Der war wirklich langweilig. Und vielleicht die richtigen Nerds unter euch, die richtigen Sci-Fi-Bücher-Nerds unter euch könnten das wissen. Do Androids Dream of Electric Sheep? Ja, darüber ist ein guter Working-Title. Das ist der Name von der Originalgeschichte von Philip K. Dick. Ja. Und wie hieß der Film? Genau. Sehr gut. Haben wir alle einmal gesagt. Ah, habe ich gar nicht gehört. Okay. Alle haben Blade Runner gesagt. In Japan gibt es ein Videospiel, das heißt Träumen Aufblaspuppen von elektrischen Aalen. What? Das ist mein Beitrag zu diesem Thema. Ach so, ein guter Beitrag, danke. In Deutschland gibt es einen Film, der heißt Wenn Träume fliegen lernen. Das ist auch ein Titel, der nicht mit dem amerikanischen Titel übereinstimmt. Ja, dann hast du doch schon die perfekte Überleitung gemacht. Ich habe nämlich einfach mal eine Liste gemacht aus blöden Übersetzungen von deutschen Filmen, von denen ich nicht genau wusste, dass sie im Englischen einfach anders heißen oder mir ist es nicht aufgefallen. Zum Teil sind die so subtil und einfach sinnfrei deswegen. Es macht keinen Sinn, diese zwei Wörter auszutauschen oder einfach ein neues Wort reinzumachen, was den Titel nicht besser oder irgendwie beschreibt. Ganz komisch. Meine Lieblingskategorie dabei ist immer, wenn die einen englischen Titel nehmen und einfach andere englische Wörter für Deutschland nehmen. Genau. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Zum Jeder Beispiel, weiß, glaube ich, das Beispiel. Ja. Taken. Was ist das Beispiel? Richtig, also, Taken. Taken 96 ist, Hours. Ja, aber warum? Also, ich verstehe das nicht. Ja, und vor allem, wieso ist Taken 2 ist irgendwie 96 Hours Taken 2 oder so. Taken 2 Electric Boogaloo. Und auch ganz toll ist, wenn bei den ganzen Marvel-Filmen, da steigt ja niemand durch, was dann der erste Teil, der zweite Teil und sowas ist. Deswegen wurde aus Captain America The Winter Soldier in Deutschland Captain America 2 Return of the First Avenger. Genau, weil der erste hieß ja The First Avenger und nicht Captain America. Und der neue heißt doch jetzt The First Avenger Civil War, oder? Das weiß ich nicht. Warum weiß ich nicht. Wie ich glaub, kann man so dumm sein, dass man First in seine Reihe reinbringt? Vor allem Captain America ist so ziemlich der generischste Titel, den man sich wünschen könnte. Das ist so, das versteht doch jeder. Auch Captain und America sind zwei Worte, die ich kenne. Aber Avenger? Ja. Vor allem nicht irgendwie der erste Rächer oder so. Das ist einfach auf Englisch, The First Avenger. Total bescheuert. Dann so Sachen wie Jack the Giant Slayer wurde in Deutschland einfach nur Jack and the Giants. Und nicht in Jack und die Bohnenranke. Ja. Wie das Märchen eigentlich heißt. Ganz komisch. Aus Horrible Bosses haben sie Kill the Boss gemacht. Aus Thor the Dark World wurde in Deutschland Thor the Dark Kingdom. World verstehen die Leute nicht. Nee, Kingdom ist ein Wort, das kennt jeder Deutsche. Völlig sinnfrei. War, weil in dem Jahr Kingdoms of Amalur rauskam. Und das war so ein Riesenhit, dass es dann alle gucken wollten. Ah, das ist auch Kingdom im Titel. Ja, das macht doch genauso viel Sinn. Und man denkt, so ungefähr muss ist, das wahrscheinlich sein. Ja, man denkt, das ist halt so ein Ding in letzter Zeit. Aber das war ganz früh auch schon so. Zum Beispiel The Good, The Bad and The Ugly. Ich wusste nicht, dass es einfach zwei glorreiche Halunken ist. Ja. Ich wusste nicht, dass das ein und derselbe Film sind. Sind so im Originaltitel drei Leute und dann in der Übersetzung zwei. Das ist plötzlich nur zwei, das habe ich auch nicht verstanden. Was soll das? Das sind Sachen plus einer, der nicht so glorreich ist. Und eigentlich, das war The Bad. Und dann so coole Titel wie Dawn of the Dead, was halt richtig episch klingt, heißt auf Deutsch einfach Zombies im Kaufhaus. Was? Ja, doch. Das haben die aber irgendwie geändert, oder? Zombies im Kaufhaus veröffentlicht. Naja, aber da weiß man nichts, worum es geht. Ja, da weiß man, was man kriegt. Ja. Oh, und das Schönste... Es gibt auch Nacht der lebenden Toten und dann haben die den nächsten Film nicht... irgendwie die lebenden Toten oder sowas kehren zurück oder so genannt, sondern wirklich Zombies im Kaufhaus. Dabei gibt es doch so schön die Lacht der Nacht der lebenden Leichen oder so. Das klingt doch immer cool. Das klingt wie Gespenstergeschichten auf dem Comic. Nein, Zombies im Kaufhaus. Das klingt, da weiß man, was man dann gleich sieht. Nämlich ja, Zombies das ist im so Kaufhaus. Wie wenn J.E. Filme erklärt. Zombies im Kaufhaus. Und aus dem wunderbaren Film Singing in the Rain haben sie gemacht, du sollst mein Glücksstern sein. Das klingt wie ein Helene Fischer-Song. Ja. Ja. Ganz schrecklich. Ja, das ist ja ungefähr das Filmäquivalent eines Helene Fischer-Songs. Ja, das war meine lustige, kurze Liste von Filmtiteln, die auf Deutsch gar keinen Sinn machen. Ja. Sehr schön. Mir fehlt mein Lieblingsbeispiel noch, das ist der Film, der in Deutschland Kick It Like Beckham heißt. Der heißt ja Bend It Like Beckham. Da haben sie gedacht, die Leute verstehen das Wort Bend nicht. Naja. Und ist nicht auch Shaolin Soccers, Shaolin Kickers oder ja, so? Irgendwie ja, irgendwie so. So doof. Bei Fußball können die es auch besonders gut. Machst du dann nächstes Mal wenn so deutsche Filme oder Filme dann einfach zwar noch den englischen Namen haben, aber dann doofen deutschen Untertitel kriegen. Das kann ich auch machen, ja. Das hatten wir ja, schon das mal. Das finde ich auch gut. Das ist so. Ja. Ja, wisst ihr, wie lange wir diesen Podcast schon machen? Ja. Ich glaube, wir hatten nur die Tagline, oder? Wir haben ja, okay, ich habe doch mal einen deutschen Tagline-Quiz gemacht. Genau, ihr habt ja einfach mal, jemand hat vorgelesen, was die Tagline ist und wir sollten raten, welcher Film es ist. Oder so. Genau. Ja. Können wir ruhig nochmal machen. Das ist aber schon so lange her, das können wir wieder machen. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, welcher Film ist Return of the First Avenger? Dawn of the Dead. Ja, genau. Das hat es ja auch noch keiner gemerkt, wenn wir einfach alte Folgen wieder zusammengeschnitten ja haben zu neuen Folgen. Ja. Während unserer langen Abwesenheiten hat keiner sich beschwert. Du hast ja jedes Wort immer einzeln geschnitten, damit du später wie auf der Klaviatur die neue Folge zusammen kombinieren kannst. Ich spiele live ein die Folge. Jetzt so. Ich habe so eine Orgel mit so drei Keyboards übereinander. Da sind da die ganzen Spuren drin. Das ist gar kein Problem. Das ist genau wie so eine Friends-Folge, wo es am Anfang losgeht. Ey, weißt du noch früher? Und dann kommt erstmal wieder ganz viele alte Szenen aus der zweiten Staffel, die nicht lustig waren. Wer hat gewonnen? Ja. Ich glaube, Henrik. Jemand hat gewonnen. Ein Drittel Punkte. Ich habe ja schon meine Antwort für die achte Frage als erste, zweite Antwort gesagt. Das muss gewertschätzt werden. Das gibt auch nochmal 2 durch 8 Punkte. Hättest du sagen müssen, siehe Frage 3 oder so. Genau, sehr gut, dass wenigstens ein Medium hier anwesend ist. Ja. Dann könnten wir doch mal vielleicht noch ein paar gute Fragen beantworten und dann ins Bett gute gehen. Gute Fragen, ja. Dann machen wir noch ein bisschen Philipp Lahm. Vorragend. Ich möchte nicht nur Wein kaufen, sondern auch mehr darüber wissen. Wo kann ich denn bitte beides haben? Jacques Weindepot. Das stimmt. Ja. Das wäre auch mein Trip gewesen. Dein Trip. Das Check-in-Center in Durlach hat tatsächlich sehr, sehr große Weinabteilung und Leute, die da rumrennen, die man fragen kann und die sind sehr kompetent. Ah, Durlach ist sowieso ein Einkaufsparadies. Das muss ich jetzt noch kurz allen erzählen. Wir haben da Craft Beer gekauft. Ja, das stimmt. Einen guten halben Liter. Und das hat wie Sukiyaki-Soße genau, geschmeckt. Genau, das ist ja meine Pointe. Also einen guten halben Liter für 8 Euro und das hat genau nach Fischsoße geschmeckt. Ja. Oh, sehr schön. Welcome to Craft Beer. Ja. Das war meine erste und nicht letzte Craft Beer-Erfahrung. Tolle Geschichte. Nächste Frage. In der Schule machen wir einen Wettbewerb, wer den besten Namen für eine bestimmte Pflanze findet. Bester Name für eine Chili-Pflanze? Fragezeichen. Seid kreativ. Smiley. Speedy Gonzales. Also der will quasi das Internet richtig seine Hausaufgaben machen lassen. Ja, wie nicht eine Hausaufgabe, sondern ein Wettbewerb. Frage. Das ist ja sowieso 80% von der Frage, dass das Internet die Hausaufgaben macht. Ja, das stimmt. Nächste Frage. Kennt jemand Künstler? Fragezeichen. Ich suche für ein Kunstprojekt einen Künstler, der sich mit den folgenden Themen auseinandergesetzt hat. Jemand hat etwas verloren und hat es von einer anderen Person geschenkt bekommen. Was? Die Angabe der Kunstform wäre auch hilfreich. Ich erinnere mich noch, als Van Gogh seine lange Periode hatte, ja, wo er sich 10 Jahre nur damit beschäftigt hat, wenn jemand Leute etwas verloren und uns von einer anderen Person geschenkt bekommen haben. Ja. Ja. Nächstes Thema, USB-Kabel durchgeschnitten für Stromversorgung, Fragezeichen. Hey, ich habe ein USB-Kabel durchgeschnitten und wollte fragen, welche Anschlüsse muss ich anlöten zur Stromversorgung? Data Plus, Data Minus, VCC, GND, ich möchte einen Motor anlöten, in Klammern Strom kommt über eine Powerbank. Freue mich über eine Antwort zu den Themen Computer, Technik und Sex. What? Ja. Nein. Nicht schlecht. Das ist plötzlich, das muss dieser Cybersex sein. Das war ein ganz bestimmter Motor. Ja, das war der Motor vom Penisring von der letzten Folge. Ach, stimmt. Okay. Ich habe hiermit beschlossen, dass ich eure letzte Folge nicht hören muss. Ja, er hat gemerkt, ich kann die Batterie nicht austauschen, deswegen mache ich da einfach jetzt ein USB-Kabel ran und fuck die an meinen Computer und sterbe an Penisstromschlag. Den 5 Volt wieder rauskommt. Ja, die nächste Frage liefere ich sogar noch mit der Antwort dazu. Für was oder wem steht die Begriffsallegorie des sogenannten Heiligen Geistes? Geist, jetzt für wem? Jetzt kommt die Fragebeschreibung. Geist ein Kategorialbegriff, den ich aus dem Animismus kenne und auf die ältesten Prodomi religiöser Vorstellungs- und Praxisformen der Menschheit verweist, zum Beispiel im Schamanentum als die früheste Formation institutioneller Religionsentwicklung, in Klammern siehe Stephen K. Sanderson, bla bla bla bla bla, von 2007, im jüdisch-christlichen Lehrgebäude allerdings nicht ganz unzweideutig gehandhabt, siehe, dann ist nochmal ein Link zum Thema der Heilige Geist, in Klammern 01, eine göttliche Person, die Position unter bibelstudium.de. Zwei unterschiedliche Positionen, die beide aus einer geistigen Brunnenstube schöpfen, der Bibel. Und die Antwort dazu ist, du weißt, dass du hier Fragen stellen sollst, oder? Sehr gut. Das klingt nach J-Studienliste. Oh, wie gut. Ja, echt. Nächstes Thema, Umgangsrecht, Fragezeichen. Der Vater erscheint zu diesem verabredeten Termin nicht. Welche Folgen würde es für diesen Vater geben, der wahrscheinlich unzuverlässig ist? Das ist wahrscheinlich unzuverlässig, wenn er nicht erscheint. Dieser Vater, von Ärzten gehasst. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Oh, fantastisch. Vielleicht schreibt Bela B. ja da in das Kipper-Forum. Was ich hasse, dieser Mann. Ja, das ist ja schön. Nächstes Thema. Weiß jemand, ob der Serengeti-Park 1. Mai geöffnet hat? Das wird der auch gute besser. Serengeti-Park. Oh, Notenhaken. Mit der Fragebeschreibung öffnen Serengeti. Ich weiß nicht, ob das Warum eine Forderung ist. Warum geht eigentlich unserem Podcast so oft mit Serengeti-Park? Ich wusste es auch nicht. Das ist der Go-To-Park. Das ist ein wichtiger Bestandteil meiner Kindheit. Das ist ja meiner auch. Das ist einfach so, man fährt dahin und man ist in einer anderen Welt. Sogar das Radioprogramm ist ein anderes, das man empfängt, wo dann einfach schöne, kulturell adäquate Musik kommt. Währenddessen bricht ein Affe einen Scheibenwischer ab und bohrt ihm deinem Vater durchs Auge. Oh Gott. Serengeti Park, öffnen. Sofort. Nächstes Thema, Freundin meines Bros steht auf mich. Ich habe das Problem, dass die Freundin meines Bros auf mich steht. Ich bin nicht uninteressiert, aber ich will meinen Bro nicht verletzen. Denn es heißt ja Bruder vor Luder und Bros before Hoes. Oh. Naja, beides gleichzeitig. Nee, es ist oder. Oder. Naja, sie schreibt mir öfter, dass sie auf mich steht. Meint ihr, es ist gut für meinen Bro? Würde ich ihm seine Freundin abgreifen, weil sie ja sowieso nicht auf ihn steht? Ja, ist gut, genau. Du tust ihm voll den Gefallen. Mein Bro. Alter Verwalter. Mein Bro. Also ich würde da das Lied Jein empfehlen. Das ist ja sehr automatisch. Ja. Ja, ja. 1996. Das beste Lied, das darum geht, ob man jetzt abends doch weggehen soll oder doch einen schönen Abend auf dem Sofa verbringen soll. Mhm. Das stimmt. Ist auf der Fest aller Feste auf der Gästeliste eingetragen. Das Fest aller Feste, ja. Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die ihr auch beantworten könnt. Oh, es ist sogar. Es ist sozusagen eine Art Quiz. Okay. Oh, also habe ich noch gar nicht endgültig gewonnen heute. Mist. Wie viele Punkte gibt es jetzt pro Frage? 3,5. Zum Thema, ein Mann hat meine Freundin geärgert. Knast. Knast. Meine Freundin hat mir gerade etwas erzählt, was mich gerade ziemlich nervt. Sie wurde gestern Nacht geärgert, als ich nicht bei ihr war. Sie sagt, dass ein fremder Mann vor ihrer Haustür stand und die ganze Zeit geklopft hat, aber ziemlich fest. Er hat angeblich gebrüllt, macht die Tür auf. So, dann hat meine Freundin die Polizei gerufen, die zu spät gekommen sind, wie immer. Meine Freundin hat gerade ziemlich Angst und meine Frage, sind Taschenmesser erlaubt? Wobei erlaubt an sich. Andere ärgern also, ich ernst. Weiß es ehrlich, nicht. Ein Messerkampf ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ich denke auch. Man kann sich auch nochmal West Side Story angucken als Vorbereitung auf diesen Kampf. Ja. Und dann einfach. Ja, dann kann man auch schön seine Choreografie üben. Absolut. Aber Boy, Boy, Crazy Boy, keep cool. Ja. Also es gibt noch eine weitere Frage dazu. Wie kann ich herausfinden, wer der Mann war? Infos, schwarz gekleidet mit einem Scheitel, ist so etwa 35 bis 40 Jahre alt, hat eine Narbe an der Stirn. So hat es meine Freundin gesagt. Das hört sich an wie so ein Beschreibung von Mickey Mouse. Ja. Und hat eine Augenklappe um. Ja, so nett. Besondere Kennzeichen. Und einen Piratenhut auf. Nächste Frage. Wieso habe ich immer noch so einen Upturn von ihm? Ein Freund in Klammern 17 hat mir vor ein paar Monaten gestanden, dass er mich in Klammern 16 liebt und da bin ich halt völlig ausgerastet und habe sofort den Kontakt abgebrochen. Das Problem ist, er hat nicht mal ein Mädchen als normale Freundin, weil er sich bisher in jedes Mädchen verliebt hat, die er kennenlernen durfte. Ich habe ihn mindestens vor 6 Monaten schon gefragt, ob er auf mich steht. Da kam immer nur ein Nö. Und ich hasse es einfach, wenn man unehrlich ist. Aber wieso habe ich so einen krassen Upturn bekommen, dass ich ihn dermaßen widerlich finde? Eigentlich ist ich wirklich überhaupt nicht so. Sein Aussehen war auch nicht wirklich das Problem. Aber trotzdem will ich nicht mal seine Fresse sehen, so sehr hasse ich ihn. Okay. Ja. Okay. Ja. Das ist auf jeden Fall eine angemessene Reaktion. Das sollte man auf jeden Fall auch in ein öffentliches Forum tragen. Denn das muss geklärt werden. Jetzt. Ja, es ist ja seltsam, ne? Also normal ist das nicht. Normal ist das nicht. Das stimmt. Da braucht man professionelle Hilfe. Ja. Schock. So, nächstes Thema. Habe eine Mission. Kann es schiefgehen? Wenn ja, was kann schlimmstenfalls passieren? Ich habe vor, am Montag einen Jungen zu küssen. Einfach so. Ich habe keine Ahnung, ob er mich mag oder nicht. Wir kennen uns nicht wirklich. Habe nur einmal ganz kurz geredet. Ich will ihn aber küssen. Keine Ahnung wieso, aber ich will es einfach tun. Er geht eine Klasse über mir und ich habe vor, ihn nach der Schule anzusprechen und dann zu küssen. Ich habe keine Gefühle für ihn, mag ihn jedoch total und will ihn küssen. Hä? A oder B? Ja. Beides. Wie gesagt, er kennt mich nicht und ich bezweifle auch, dass er mich attraktiv findet. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich will ihn einfach nur küssen und dann verschwinden, da Montag ja sowieso mein letzter Tag an meiner Schule ist und bevor ich gehe, möchte ich dieses Jungen geküsst haben. Meine eigentliche Frage steht oben und ich hoffe, dass ihr mir die irgendwie beantworten könnt, da ich befürchte, dass nachdem ich ihn küssen werde, er nicht sehr erfreut darüber sein wird. Er ist sehr arrogant, beliebt und denkt, er wäre was. Ich mag ihn trotzdem. Aber sie hat ja keine Gefühle für ihn. Nee. Oder er. Ja, das ist gar kein Problem, weil Männer mögen das total gerne, von irgendwelchen Frauen, an denen sie kein Interesse haben, geküsst zu werden. Weil bei Männern ist das kein Problem. Das ist dann nicht irgendwie Sekuhara. Sekuhara. Mhm. Not all men. Das stimmt. So, und nun die letzte Frage. Wie werde ich meine Fingerabdrücke los? Oh, die habe ich doch nicht gelesen. Fingerkuppen auf die Herdplatte. Ja. Die Sache ist natürlich rein theoretisch, aber stellen wir uns mal vor, ich würde bei einer Massenaktion des zivilen Ungehorsams mitmachen und in dessen Folgen zu der polizeidienstlichen Identifikation verschleppt, mich weigern, meine Identität preiszugeben. Das heißt, ich nehme einfach meinen Ausweis nicht mit und sage denen auch nicht, wer ich bin. Wie schaffe ich es, ohne Schmerzen und Verstümmelung das Profil meiner Finger wenigstens für 1-2 Tage so zu verzerren oder verschwinden zu lassen, dass es bei diesen Registrierungsmaschinen zu keinem verwertbaren Ergebnis kommt? Ja, ist auch schön formuliert. Also richtig, man merkt schon, dass es kein 13-Jähriger, der das schreibt. Ja. Nee. Ich habe aber einen Tipp. Einfach Sekundenkleber. Auch die Fingerkuppen auftragen. Stimmt. Das geht nicht mehr ab. Da können die gar nichts machen. Aber verschwindet das dann irgendwann wieder und tut auch nicht weh? Nein, das tut immer weh. Das verschwindet nur, wenn die Haut darunter selber stirbt. Okay. Also kein Problem eigentlich. Kein Problem, ja. Das klingt simpel. Also ich melde mich nachher an bei Gute Frage, dann werde ich das reinschreiben. Sehr gut. Und wir warten dann auf nächste Woche, wenn die Frage kommt: Hilfe, ich habe meine Finger zusammengeklebt. Irgend so ein Spacko im Internet hat mir gesagt. Genau. Frage steht oben. Konnte nicht gut tippen, Finger sind zusammengeklebt. Ich denke, wir sollten sowieso uns alle bei Gute Frage anmelden und irgendwie so als Richtlinie vielleicht so 10 Fragen pro Tag beantworten, weil ich denke, wir könnten da wirklich was bewegen. Da könnten wir wirklich was reißen. Ja. Ich glaube nicht, dass eine Welt, in der wir den Unterschied machen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie das erwarten, wirklich, dass da wirklich einfach gescheite Antworten kommen. Ich glaube, die erwarten Unfug und Quatsch. Nee. Das ist ja schon ernst gemeint. Nee? Ja. Ja, klar. Ich habe selber letztens eine gute Frage geschrieben. Was? Hallo, ich habe einen Podcast. Es gibt keine guten Antworten. Es gibt keine guten Themen. Wie kann ich es schaffen, dass ich ein gutes Thema finde und mich nicht in blöden Foren rumtreibe? Genau. Seid kreativ. Das ist smiley. Hallo, ich habe dann eine Frage. Ich gebe da eine Freundin, die ich mag, aber ich weiß nicht, ob sie mich auch mag oder vielleicht nicht eigentlich sogar mich hasst. Und außerdem, wie kann ich einen guten Prank-Kanal starten? Guten Prank-Kanal. Und wie soll ich ihn nennen? Heiße Henrik. Und die Antwort, wie wär's mit was Lustigem? Heiße Henrik. Zum Beispiel Henry. Henry's Pranks. Oder wie wär's mit How to Pick Up Chicks? Und es geht darum, das dass man auf einen Bauernhof machen. Geht und sich von Hühnern picken lässt. How to get picked. Ja, aber nur wenn man die Finger in den Mundwinkel tut. Der Klassiker, der Schulhof-Klassiker. Oh. Ich glaube, den heute Link ist eine Klassenkameradin in die Shownotes. Heute ist eine Klassenkameradin von mir mit einem Verband an der Hand in den Unterricht gekommen und ich habe sie gefragt, was passiert ist, weil es sah auch so blau aus darunter. Und dann hat sie gesagt, wenn ich sie sage, dann lachst du. Da habe ich gesagt, ja komm, wie schlimm kann das sein? Und dann hat sie geweint. Geweint? Ich habe eine Gans. Nee, da hat sie gelacht und gesagt, ich habe eine Gans. Und ich wollte nicht, dass die dem Bollerwagen hinterher geht. Drum habe ich sie festgehalten und dann hat sie mich verprügelt. Und die Gans hat einfach so arg mit ihrem Flügel ausgeschlagen, dass sie einfach... Die hat echt einfach einen fetten Verband jetzt um die Hand und das ist grün und blau darunter. Also ich habe nicht gewusst, wie kraftvoll so eine Gans sein kann. Das überrascht mich gar nicht. Gänse sind Arschlöcher. Gänse sind das Allerschlimmste. Es ist übrigens ein Ganter und heißt Fridolin. Auf unserem Schulweg früher haben uns Gänse immer aufgelauert. Das habe ich mit Sicherheit schon mal im Podcast erzählt. Und haben uns alle unser Lunch Money abgezogen. Hatten die auch Lehrer gehabt, die Gänse? Und so Sonnenbrillen auf. Ich habe letztens im Delmenhorster Kreisblatt gelesen, dass die Gänse durch die Innenstadt, also durch die Fußgängerzone gelaufen sind, vom Park in die Fußgängerzone und zurück und da so ziemlich die ganze alle aufgemischt haben, die denen zu nahe gekommen sind. Und zu Straftaten angestachelt. Genau, das war ungefähr, die haben vor Woolworth wohl so richtig rumgemeckert. Und das war so ähnlich wie Yakuza-Krieg. Diese Scheißgänse. Jeden Morgen dasselbe. Weil wenn man mit dem Fahrrad auf die losgeheizt kommt und angeprescht, dann das ist denen scheißegal. Die stellen sich einfach in den Weg. Aber das haben wir mit Sicherheit schon dreimal im Podcast gehabt. Ich glaube auch. Das Thema möglicherweise. Gänse. Ja. Vor allem die Schulgänse. Delmenhorster Schulgänse. Ja. So, war das Segment? Das Philipp-Lahm-Segment? Das war das Segment, ja. Dann kommt jetzt hier der Schlussjingle. Mhm. Also wird nachträglich eingespielt. Ja. So, das war's dann für heute, oder? Ja, wenn wir keine Tasties haben. Oh. Also ich habe heute kein Tasty. Ich habe letztes Mal ja schon genug getastet. Ich habe eins. Dann lass es raus. Es ist von den Machern von Welcome to Night Vale, eine neue Serie draußen. Die heißt Alice is Not Dead und sie ist hervorragend. Ich kenne weder noch. Dann hast du jetzt zwei Tasties bekommen. Ja, gibt's das bei Netflix? Ich kenne auch weder noch. Nee, das ist auf iTunes kommt sich das oder auf YouTube. Aber oder es ist nur Audio. Ja, im Internet gibt es das. Frei es ist verfügbar. Nur Audio? Es ist nur Audio. Das kannst es ist du dir einfach ganz saugen. Toll. Mhm. Ja, Welcome to Night Vale, das ist so ungefähr die Stimmt, ersten. Stimmt, das hatte ich mal. Die ersten, sagen wir mal, 30 Folgen sind so ungefähr so. Bisschen modernere, Lovecraft-mäßige Variante, so ein bisschen absurdig. Mm. Und danach wird es eher so wie so Tumblr-Fanfiction. Ja, total. Und das hat mich dann gehuckt. Also wie unser Podcast eigentlich. Ja, ich habe auch das Buch gekauft und gelesen. Es ist ganz wunderbar auch. Also alles toll, was sie machen. Alles toll. Ja, ich hatte das mal angefangen zu hören, so die ersten, was weiß ich, 5, 6, 7 Folgen. Und ich bin immer dabei eingeschlafen. Weil das so extrem, so mit einer extremen Einschlafradiostimme erzählt hat. Ja, das ist, Cecil hat schon wirklich diese, ja, der klingt ein bisschen monoton manchmal. Ja, ist wieder. Aber ich finde es sehr wunderbar. Also es ist sehr absurd und es ist sehr skurril und wirklich ein bisschen so Lovecrafty, wer auf so schräges Zeug steht, ziemlich creepy irgendwann mal auch zwischendurch, ist ziemlich gut. Das sag ich. Klingt super, das würde ich mir auch gerne reinhören. Ja, dann mach das. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe. Ja, ich muss mal sehen, ob ich da irgendwie eine Möglichkeit finde, das zu machen. Findest du bestimmt. Ich habe 2 Tasties. Oh. Und zwar einerseits ein Tasty, das ich von Becker bekommen habe, nämlich den Podcast History of Japan Podcast, in den ich jetzt mittlerweile reingehört habe und der ist echt super. Den habe ich auch schon auf meinen YouTube-Shows beworben, weil der so super ist. Nice. Und da kam auch gleich Rückfragen natürlich, weil das so gut ist. Und außerdem habe ich natürlich mich heute ungewollt viel mehr mit Beyoncé beschäftigt, als ich eigentlich wollte. Und deswegen, ja, ich hatte halt so Headlines gelesen, dass dieser komische Verschwörungsidiot Alex Jones der Meinung ist, dass das neue Beyoncé-Album von der CIA produziert wurde, um einen Rassenkrieg in den USA zu starten. Ja, genau. Das hatte ich erst gedacht, das ist vielleicht ein Thema wert, aber das ist so absurd und unzusammenhängend, dass man da gar nichts draus machen kann. Und deswegen konnte ich es nicht vorbereiten. Aber das Album ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall ein Tasty. Und außerdem ist Beyoncé damit der erste Künstler in der Chart-History, die mit den ersten 6 Studienalben, die sie herausgebracht hat, in die Charts eingestiegen ist. Und damit hat sie den Rekord geknackt von Michael Jackson. Nee, DMX natürlich. What? Ja. What? So, natürlich. Ich wusste nicht, dass DMX so beliebt ist. Aber knackt es. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das alles sehr hartfällt und ich hatte auch die Möglichkeit, einen Großteil von dem Film zu gucken vor unserer Aufnahme und hab's alles für gut befunden. Das ist sehr schön emotional und vor allen Dingen ist das ein ganz gefundenes Fressen für die Verschwörungstheoretiker, denn ihr kreativer Output steht ja meist relativ unkommentiert im Raum und sie gibt ja wenig Interviews und deswegen wird immer sonst was reininterpretiert und wie zum Beispiel, dass Jay-Z sie betrogen hätte. Ja, vielleicht, mit, ich weiß mit es dieser, nicht. Mit dieser Nachbarin. Nee, mit der Modedesignerin. Ja, oder mit ihr. Nee, mit der Stylistin. Oder vielleicht auch mit ihrer Schwester. Weil ihre Schwester ist ja eigentlich auch nicht ihre Schwester, sondern ihre Tochter. Ach so. Das ist ja auch eine Verschwörungstheorie. Oh mein Gott, okay. Und sie war auch nicht schwanger, weil das Kind wurde dann ja ausgetragen von ihrer Tochter, also von ihrer Schwester, die eigentlich ihre Tochter ist. Genau. Ja, und weil in diesem Lemonade-Film sind dann auch noch so Gedichte zwischen den Songs, die so vorgetragen werden. Und ich weiß nicht, ob das auf dem Album auch ist, weil das ist ja nur auf Tidal und mein Probeabo ist da ausgelaufen. Aber wegen dieser Gedichte, die dann zwischen den Songs kommen, kann man mit Sicherheit noch viel mehr reininterpretieren und kann da an intendierten oder absolut ungewollten Aussagen einiges rausholen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass da noch die Fanbase rausholen wird. Und darüber werde ich dann mit Sicherheit noch ausführlich neben dem Hanfburg-Forum reden in den nächsten Podcasts. Nice. Freut euch drauf. Droht das den Leuten nicht an. Ja, es hört keiner mehr Humoralpathologie hier nach. Kiffer und Beyoncé. Genau. Ja. Da bin ich auch der Meinung. Was ist dein Tasty, Herr? Dark Souls 3. Das ist ja nicht so, nicht unerwartet. Ja, tut mir leid. Das war auch super schön. Ich habe hier, ich glaube, Serien geguckt und Merlin war nebenan und hat Dark Souls 3 gespielt. Ich habe einfach nur so alle 3 Minuten, what? No! Oh! What? Oh, what? Oh, what the fuck? Oh! Gehört. Das war fantastisch. Ich hätte es einfach aufnehmen sollen. Das war ganz glorios. Yeah. Vielleicht ist mein Tasty das Yamaha AG06 Mischpult. mit dem man auch Soundboards anschließen kann. Zum Beispiel das James Hetfield Soundboard. Amazing. Also ich glaube, beim nächsten Mal machen wir immer so, wenn jemand was Cooles sagt, dann kommt irgendwie sowas. Das ist ein bisschen traurig, oder? Wenn das dann nie kommt. Ja. Oh. Ja. Vielleicht kann ja die nächste Show auch die ganze Zeit Martin Semmelrogge dabei sein. Das wäre natürlich geil. Das wäre auch schön, ja. Was ist für heute? Geleitest du uns aus der Show? Wer bist du? Ja, ich du geleitest uns aus der Show. Du bist Henrik. Ja, der sagt doch immer seinen Spruch hier. Ja, ihr müsst uns nicht liken und hier favoriten. Es klingt doch, merkt ihr nicht, dass ich keinen zusammenhängenden Satz mehr rausbekomme? Das war's für heute. Frisch aus der Geisterbahn waren das at Beckertosaurus, at Lambadalambda, at Benkei2000 und at Tim Schierbaum sowie at Sunsunschau bei Twitter. Und wir sind zu finden bei Facebook als Humoralpathologie Podcasts. Oder nur Humoralpathologie? Ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwann nach 6 Jahren müsste es mal drin sein. Ich könnte nachgucken, aber ich habe keine Lust. Schreibt uns nicht bei Facebook, weil da gehen Nachrichten verloren. Bitte nicht. Schreibt uns stattdessen per E-Mail bei humoralpathologie@gmail.com. Ursprungsnamen sind wieder willkommen. Ich mache wieder auf. Mein Channeling-Studio. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir sagen... Now it's time to die! Und wir sehen uns in der nächsten Dimension. Okay. Wow.